Deswegen basiert meine komplette politische Philosophie auf den Lehren von Alex Jones. Ah, wir sind schon live. Fuck. Einigkeit und Recht und Und Freiheit Freiheit ist das, glaube ich, ne? Ich für denke das mal, chinesische Vaterland. kommt mir so vor auf jeden Fall. Weil Freiheit ist ja schlecht, das führt ja, glaube ich, in den Faschismus und so. Ich hätte jetzt fast gesagt, die Kahane hoch, die rein, aber das sage ich nicht. Besser ist das, ja. Wo gehst du wirklich hin? Willkommen. Ich finde, das ist so mikroaggressiv, unser Thema heute. Ich schwitze schon den ganzen Tag, ob wir da nicht irgendwie einen Fehler gemacht haben. Nee, ich glaube, das ist progressiv. Aber wie wäre es, wenn wir unseren Gast mal begrüßen? Hallo, Tobi. Hi. Hallo, Tobi. Ja, Auch genau, mal wieder da. heute ist der Tobi mal wieder bei uns. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch von unserem vergangenen Heiligabend-Sonderstream, der ja wie unser alljährlicher Stream zur Lage der deutschen Einheit ja immer fest zu unserem Programm dazugehört. Natürlich auch dieses Jahr wieder. Und ja, heute ist der Tobi da und der Tobi, der hat uns nämlich einen Erfahrungsbericht quasi zu geben, uns allen. Und ja, dann schieß mal los. Ja, ich durfte, musste auf einen Rassismus-Workshop und ein Gender-Mainstreaming-Seminar, weil wir machen immer alles doppelt. Und ich habe es vorhin gerade in der Vorbesprechung schon bemerkt, wenn ihr das hört, sagt mir doch einfach mal, was ihr davon erwartet. Weil Erst vielleicht noch mal so ein bisschen zum Umfeld. In welcher zum Umfeld, Funktion ja, hast du okay. denn dieses Seminar besucht? Das Umfeld des Gender Mainstreaming Workshops war ein vierwöchiges Seminar im Umfeld von unserer Stadt, also der Stadt, in der ich wohne. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hat das angeboten und ein Kumpel und ich haben uns gedacht, ja, nimm mal mit, kann ja nicht so furchtbar sein. Der Rassismus-Workshop war eine Sitzung eines Jugendgremiums, in das ich gewählt wurde in meiner Stadt. Und ja, dementsprechend die Zielgruppe vom einen waren 17- bis 21-Jährige, sage ich mal. Und im anderen aber von meinem Alter aufwärts, also 20 bis Open End. Ja, ich stelle mir das halt so, ist das so eine, habt ihr so richtig mit Struggle Session? Also musstest du deine Privilegien anerkennen? Nee, was ich beim Rassismus-Workshop aber nicht sagen kann, ob das vielleicht gekommen wäre, weil ein Kumpel von mir hat die Diskussion so in die Länge gezogen, wo ich mir im Nachhinein vielleicht ein bisschen dankbar sein sollte, dass die nicht im Ansatz mit ihrem Zeitplan durchgekommen sind und das Fazit vorziehen mussten, was immer super ist bei einem Workshop, das zeugt von Professionalität. Aber kann sein, dass das noch gekommen wäre, aber da würde ich jetzt sagen, da greift die Unschuldsvermutung. Das will ich ihnen nicht, da will ich ihnen nicht was anlassen, was vielleicht nicht der Fall war. Also war es mehr sozusagen ein Vortrag und weniger irgendwie so Händeklatschen und mea culpa etc., weil das ist ja bei der Social Justice Schiene aus den USA ja eher so der Fall, dass das Ganze viel damit arbeitet, dass man selber aufsagen muss, was man denn alles falsch macht und dass man sich selber arbeiten muss. Also, dass es eben mehr darum geht, im Kopf des anderen zu sein, wie nur was zu erzählen. Also. Naja, also ich gehe jetzt mal auf den Rassismus-Workshop ein, weil der definitiv der kontroversere war. Der hat so angefangen, dass wir uns quasi nach so einer kleinen Kennenlernrunde, das ist jetzt unwichtig, erstmal sagen sollten, was wir mit Rassismus verbinden. Und ich war so dreist, einfach die Wikipedia-Definition vorzulesen. Was dann dazu geführt hat, dass einer der Referenten meine Definition so verkürzt hat, dass sie nicht mehr das wiedergegeben hat, was ich gesagt habe, sondern dass irgendwas anderes auf dem Zettel stand, was ich hervorragend fand. Aber danach kam dann der einzige Punkt, der voll umgesetzt wurde. Und zwar hatten die Bilder dabei von rassistischen Szenarien oder in ihrem Kopf rassistischen Szenarien. Auf einige trifft sicherlich auch zu. Das bekannte Segregation-Bild aus den USA mit dem Waschbecken, das kennt ihr ja sicherlich alle, ist in jedem Schulbuch. Klar. Dann hatten wir ein Kinderbuch über Afrika, das Cover, nicht das Buch, hatten wir als Bild dabei. Was war denn noch? eine Polizeikontrolle mit so zwei weiße Polizisten in Deutschland, weil stand Polizei drauf, einen Dunkelhäutigen kontrollieren. Und ja, dann hatten wir noch ein Bild mit, sie sprechen aber gut Deutsch, sie auch, also so eine schnippische Zurückantwort. Und dann sollte man in Kleingruppen erläutern, was das für einen mit Rassismus zu tun hat. Und ja, also bei bestimmten Teilen gehe ich das mit. Also ich finde es auch nicht so geil, wenn ich jetzt Afrikaner wäre, wenn ständig mein ganzer Kontinent, der aus zig hunderten verschiedenen Ländern, na, nicht Ländern, aber zumindest mal ethnischen Gruppen besteht, ständig verallgemeinert werden würde. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, aber ich sehe das halt auch nicht als Überproblem, was jetzt die Gesellschaft zugrunde richtet. Ja, okay, aber das ist ja aber auch irgendwo Nuance. Ich meine, wenn du jetzt aus Afrika bist, dann wirst du auch nicht den Unterschied zwischen Luxemburg und Polen kennen. Sicherlich nicht. Deshalb sehe ich das halt eben auch nicht als Problem. Ich wollte gerade sagen, also in Afrika sind laut meinem Kumpel, der da viel Zeit verbracht hat, alle Europäer oder alle Weißen Mzungu. Egal welcher Nationalität, Herkunft, welcher Kontinent, Mzungu, weißer Mann. Also ich denke, das ist auch nirgendwo auf der Welt anders. Das ist einfach so, wenn das die bösen Europäer, Amerikaner, wer auch immer machen, dann ist es Rassismus. Wenn es jemand anders macht, dann kann man mal drüber hinwegsehen. Ja, es ist halt fast so, als ob jede Gruppe Vorurteile über andere Gruppen hätte. Ne? Tschüss. Als wäre Tribalismus irgendwie ein Teil unserer DNA. Ja, wenn wir jetzt zum wirklich problematischen Teil an diesem Workshop kommen, dann geht es da sicherlich ums Fazit. Denn so seltsam, also so standardmäßig die Diskussion halt auch war, mit wo kommst du wirklich her und sonst was. Es war halt nichts hochgradig Kontroverses. Das kam halt erst im Fazit, in dem dann völlig aus dem Nichts diese Machtdebatte das erste Mal wirklich vorgebracht wurde, im Prinzip zu einem Punkt, an dem man keine Möglichkeit mehr hatte zu widersprechen. Und da muss ich jetzt einem Kumpel von mir danken, dem Matrix, der mir erklärt hat, dass man das die Mott-and-Bailey-Fallacy nennt, dass man quasi erst weithin akzeptierte Inhalte bespricht oder Inhalte, die nicht sonderlich kontrovers sind, nur um dann quasi ganz am Ende, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwas zu diskutieren oder quasi, du hast das alles schon akzeptiert, dann nimmst du das jetzt auch noch mit. Und so war das eben. Und das Hauptproblem, das ich dann auch damit habe, ist, dieser Workshop war offensichtlich für Jüngere ausgelegt. Also selbst wir mit 17 bis 21 waren sicherlich nicht die Standardzielgruppe dieses Workshops. Da ging es um Schulkinder. Und das ist immer was, womit ich ein größeres Problem habe. Das haben die Veranstalter übrigens abgestritten. Also ich habe das direkt nach der ersten Aufgabe quasi angebracht, habe sie gefragt, ob dieser Workshop eigentlich für eine jüngere Zielgruppe konstruiert wurde. Das wurde abgestritten und verneint. Ich muss aber sagen, ich glaube ihnen kein Wort. Ja, das ist ja auch der Spaß. Also jede Ideologie, die was von sich hält, die will ja einfach in die Schulen rein. Also das ist dann auch der große Streitpunkt, ob man sagen soll, das ist gut oder schlecht, aber es funktioniert halt. Also leider. Also. Waren die Dozenten von irgendeiner NGO oder einem Verein, weißt du da? Ja, beziehungsweise ich kann das eben mal kurz, der Stadtjugendring war das. Hm. Aber ich kann das eben mal kurz suchen. Aber normalerweise wird das schon als negativ angesehen, wenn irgendwas in Schulen reingetragen wird, dann Ideologie. Also ich meine, sonst könnte man ja auch Werbung machen oder so oder Werbung freigeben, das wird ja auch verboten. Hm. Ja, aber Ideologie ist ja komplett in der Schule. Also das ist ja schlecht. Ja. Also. Ich meine, was wir in den letzten Jahren hier an dieser Stelle von der Bundeszentrale für politische Bildung gesehen haben, die ja nun mal auch mitverantwortlich ist für die Bildung in den Schulen, spricht da ja Mende eigentlich. Also die Lehrergewerkschaft auch, wollte ich nur anmerken. Die Beschreibung der Dozentin, es gab noch einen Dozenten, auf ihrer Arbeitsstelle lautet politisch-historische Jugendbildung, Arbeit gegen Rechtsextremismus, Fachbereiche Arbeit gegen Rechtsextremismus, politisch-historische Jugendbildung und regionale Beratungsstelle für das Beratungsnetzwerk kompetent vor Ort für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Also es ist im Prinzip nichts, wo du jetzt was Anstößiges bei vermuten könntest, ne? Wenn du nur die Beschreibung liest. Ja, gut, obwohl inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, Schwerpunkt Rechtsextremismus für mich schon eine Red Flag ist, wo ich Ja, sage, dieses Moment mal. Beratungszentrum, also ich glaube, bei mir in Niedersachsen ist die Amadeo-Antonio-Stiftung Träger von diesem Beratungszentrum. Gut, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wer das hier betreibt. Das ist das in Baden-Württemberg. Aber wenn da, vielleicht weiß der Chat mehr. Oder ich Wie suche selber mal. ist das denn in eurer Kleingruppendiskussion? Warst du da nur mit deinem Kumpel in der Kleingruppe oder habt ihr... Bei einer ja, aber interessanterweise durfte man nach dem Fazit nochmal in eine Kleingruppe und ich bin da dann die Schiene gegangen, dass, also ich bin die Schiene gegangen, da war ich nicht mehr mit meinem Kumpel, sondern mit zwei anderen. Und ich muss dazu sagen, dieses Gremium ist politisch sehr divers tatsächlich. Und das waren jetzt die Leute, mit denen ich in der Kleingruppe war, waren klar, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen auf der anderen Seite. Ich betrachte die trotzdem als meine Freunde, weil ich gut mit denen klarkomme, aber die waren halt politisch nicht mit mir einer Meinung. So. Und ich bin dann aber die Schiene gefahren, dass man gerade bei Mikroaggressionen, also Dinge, die man letztendlich juristisch beweisen müsste, wenn man irgendwie Leute dafür bestrafen würde, immer Aussage gegen Aussage stehen würde und in solchen Fällen die Unschuldsvermutung greift. Und man gerade bei solchen Nichtigkeiten rechtsstaatliche Grundprinzipien wie die Unschuldsvermutung nicht antasten darf. Und das hat auch gezogen. Also das wurde mit Akzeptanz angenommen. Dass das natürlich trotzdem weiter als Problem dasteht, das nehme ich in Kenntnis, zur Kenntnis. Das kann man ja auch so sehen, aber ich fand es dann tatsächlich gut, dass auch Leute, die dann am Anfang zumindest politisch nicht so, von denen ich gedacht habe, dass sie weiter weg von mir sind, zumindest auf so Grundsachen man sich auch einigen kann. Ja, Was mir noch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert hatte im Moment. was mir bei Mikroaggression immer einfällt, ist eine Mikroaggression erfordert eine Mikro-Reaction. Also, das fand ich immer ganz passend. Aber das ist schön, dass da dass da die anderen Leute deinen Standpunkt mit aufgenommen haben. Also gerade auch mit der Unschuldsvermutung, es bringt halt moralisch viel mehr Probleme in die Gesellschaft, wenn du jemanden hast, der nichts verbrochen hat, der verurteilt wird, wie wenn hin und wieder einer, der was verbrochen hat, auf freien Fuß kommt. Also, weil du sonst das Bestreben nach Virtuosität zerstörst, also dass du eben nicht schuldig bist. Also, weil du kannst ja eh verurteilt werden. Deswegen ist die Unschuldsvermutung halt ziemlich nices Prinzip so. Also, ja. Also hast du gut gepunktet. Ja, und jetzt kommen wir noch zum Ende des Workshops. Wir befinden uns jetzt also im Aufbruch. Wir spulen schon den Saal wieder auf. Und komme auf die bescheuerte Idee, dass ich den Referenten einen Spiegel vorhalten will. Nämlich, dass ich jetzt mit denen genau dasselbe mache, was die mit uns gemacht haben, dass ich ihnen quasi einfach mal einen kontroversen Punkt hinlege und ihnen keine Möglichkeit gebe, darüber zu diskutieren, sondern mich einfach umdrehe und weggehe. Und der kontroverse Punkt bestand daraus, sinngemäß, ihr werdet mit dem, was ihr tut, nicht das erreichen, was ihr erreichen wollt. Es wird zum genauen Gegenteil führen und ich werde in 20 Jahren über euch lachen. Daraufhin habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und 2, 3 Tage später, nee, deutlich länger, um die 5, 6 Tage später, also da muss ich abgesprochen worden sein, kam eine Mail, die mir mitgeteilt hat, dass die Referenten sich von meiner Äußerung angegriffen und bedroht gefühlt haben. Und ich habe erst mal ein paar Minuten lang lachen müssen. Weil Ja, das aber wieso bedrohst immer, du Leute? ja, weil ich lache. Also ich lache in 20 Jahren, das bedroht Leute. Warum haben die nur ein Tape so? Also es ist immer gleich Bedrohung, ich fühle mich unwohl, ich kann hier nicht mehr machen, was ich machen soll, weil ich irgendwie Angst habe, bla bla bla. Ja, wenn sich in 20 Jahren rausstellt, dass das nicht geklappt hat, dann kann das ja auch bedrohlich sein für den einen oder anderen vielleicht. Ne? Wenn dann die ganze Gesellschaft ultra-rassistisch ist, was es nicht, irgendwie nicht hingehauen hat oder so. Ja, aber dann Zweifel das aber gut. würden sie sich ja nicht vom Tobi bedroht fühlen, sondern von der Ja. gesellschaftlichen Entwicklung oder so. Und soweit ich das verstanden habe, stand in der Mail ja schon drin, dass sie sich von dir bedroht gefühlt Also von der Aussage. Also haben. ich weiß jetzt nicht, ihr wisst alle, wie ich aussehe, wie sich einer von großartig mit meiner Statur bedroht fühlen kann. Aber ja, Die haben Angst vor deinem umfassenden Wissen über Star Wars. Das ist richtig, davon sollte man sich fürchten. Da sind schon ganz andere Leute kaputt gegangen. Ja, also der Yoda sprach aber nicht so gut Englisch. Dann haben sie sich beschwert über dich. Der Yoda eigentlich wirklich her, der hat auch auf Dagobah nur gewohnt. Ja, also ich habe jetzt die Mail nicht offen, aber soweit ich weiß, stand sowas drin wie in der Demokratie oder das ist mit Demokratie nicht vereinbar, dass sich Leute in der Diskussion angegriffen fühlen. Und ich habe das dann in der Mail, ihr habt ja meine Antwort auch gelesen, die ich dann letztendlich abgeschickt habe. Ich habe das dann nicht geschrieben, aber ich habe mir schon gedacht, also wenn ihr euch politisch engagiert und ihr seht eure Ansichten und wenn ihr euch ein bisschen kontroverser engagiert, eure Person nie angegriffen, wir reden jetzt gar nicht von bedroht, dann lebt ihr in Echoblase und macht was Falsches, tut mir leid. Ja, vor allem lebt ja Demokratie davon, dass man Ideen irgendwo hinwirft und dann werden die kritisiert. Und wenn man diese Kritik dann schon als Angriff und Bedrohung framet, dann verhindert man, dass Demokratie funktioniert, aber nicht, wenn man kontroverse Ideen diskutiert. Ich muss ja zugeben, dass es keine sonderlich sachliche Kritik war, aber das war in dem Moment auch nicht die Intention. Ja, aber weißt du, das mit dem, du wirst in 20 Jahren lachen, das Ding ist ja auch, dass so wie die meisten Rassismus-Workshops aufgebaut sind, dass sie ja erstmal sozusagen dieses ich bin blind gegenüber Rasse versuchen aufzuweichen, um dann dieses Power-plus-Privilege irgendwie einzustreuen. Und es kann halt auch dazu führen, dass sich jemand eben dann nicht für die progressive Rassenlehre interessiert, sondern für eine andere, wo er selber besser wegkommt und sich nicht niedermachen muss. Und deswegen, also ich finde es faszinierend, dass die sich da keinen Kopf machen, dass mit der Intention, die sie rangehen, dass sie eventuell das gar nicht erreichen, was, also das umzusetzen. Also das finde ich faszinierend, sozusagen Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Also dass das gar nicht so weit verbreitet ist, dass die Leute sich dann Kopf machen, ob am Ende ihr Wirken tatsächlich dem dient, was sie denn haben wollen. Also weil unintentierte halt Folgen, die können halt bei allem Handeln auftreten. Also ja. Ziellos, kopflos, planlos. Ja, mir fällt zu dieser Sache auch ein, also inwiefern kann das bedrohlich sein? Es ist im Endeffekt, kann man das doch auch einfach mal so stehen lassen als Ansicht von irgendwem? Und wo ist da die Bedrohung in dem Fall? Also das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, aber da merkt man halt schon, wie empfindlich diese Leute halt im Endeffekt sind, ne? Dass sie da irgendwie schon, ja, ich meine, wir haben ja schon häufiger gehört, dass die Witze irgendwie der Vorhölle ist oder so. Ja, sich oder über Sachen lustig machen, über irgendwelche Dinge. Oder irgendwie harmoniesüchtig, dass sie es nicht einfach stehen lassen können, dass es mal nicht irgendwie Spielfreude Eier gucken ist am Ende. Ja, selbst wenn sie es halt nicht so sehen überhaupt oder selbst wenn sie es als Unfug empfinden oder so, dann ist es ja immer noch irgendwas, was irgendwer gemeint hat und ja, also dass sie das so. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, wenn du in einen Raum reingehst, das sind 10 Leute, 2 mögen dich einfach nicht. Und 3, 4, die haben irgendwie eine neutrale Meinung von dir. Und nochmal 2, die mögen dich. Und ich finde es faszinierend, dass du einen Workshop machst und erwartest, dass der überwiegend positiv aufgenommen wird. Also ja, das ist halt einfach, der Punkt. Ne? Das ist das, worauf ich hinaus will, mit der jüngeren Zielgruppe. Das ist nämlich bei einer jüngeren Zielgruppe nicht so. Wenn da 14-, 15-Jährige sitzen, die stehen dann danach nicht auf und gehen zu denen hin, nach einem Fazit. Die sind froh, dass die Schule vorbei ist. So. Und da wird dann überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Da klingelt dann die Pausenglocke, das ist das Letzte, was man irgendwie aufgenommen hat. Und dann ist es mal vorbei. Und da kriege ich einen Hals. Tut mir leid. Ja, ich meine, das ist für ihn aber. Ja. Was auch noch ist, was zu dieser Bedrohungsgeschichte, ich finde es dann immer so nett, ja, und ihr wollt das Bollwerk gegen die Rechten sein, ne? Also gegen die Leute, die hier Leute umbringen, wenn man jetzt Herrn Lübcke als Beispiel nimmt, als Einzelfall, und ihr fühlt euch von einem 20-jährigen Lauch bedroht, der euch sagt, dass er in 20 Jahren über euch lacht. Also ihr seid keine standhafte Instanz und ihr seid ganz sicher kein Bollwerk gegen die Rechtsextremisten. Ja, aber diese ganze Geschichte mit dem wir kämpfen gegen Rechtsextremismus steht ja eh nur so lange, bis sie wirklich kämpfen müssten. Im Endeffekt bedeutet das ja, macht bitte Gesetze, damit ich nicht mehr hören muss, was diese bösen Leute reden oder denken. Oder bitte sperrt die weg und sorgt dafür, dass sie nicht mehr in Kabarettprogrammen auftreten oder so. Die, das sind ja keine, die wären auch nicht im Widerstand. diese Leute. Ja, ich muss da immer an den Komsomol denken. Also als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, die hatten ja eine Jugendorganisation der KPdSU und das waren ja sozusagen die Verteidiger der Revolution, irgendwie die Kinder von Lenin sozusagen, die ein revolutionäres Ziel haben und halt noch kämpfen und machen wollen. Und es hat sich dann halt herausgestellt, dass sie da halt nur eingetreten sind, weil sie halt einen Job haben wollen und weil sie halt im System hoch wollen und dass sie das System aber nicht stützen. Und genauso habe ich halt bei diesen ganzen Workshop-Leuten immer das Gefühl so, ja, wenn es dann hart auf hart kommt, dann seid ihr die Ersten, die wegrennen, weil gerade pfeift der Wind so und wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann schauen 99% der Menschen nicht vorbei in Sachen Widerstand. Also ja, das auf jeden Fall. Und dann kommt ja auch die Verteilung von oben dazu. Also der Staat ruft ja oder die Regierung rufen ja dann irgendwelche Themen aus, die sie finanzieren wollen. Und wenn du dich dann bewirbst mit deinem Verein oder deiner NGO oder was auch immer da hast, Stiftung oder sowas, und kannst dann da die entsprechenden Aufträge abgreifen, dann kriegst du eben die Staatskohle auch, mit der du das machen kannst, ne? Und wenn nicht, dann nicht so. Da werden ja auch verschiedene Themen durch die, durch, wie soll man sagen, durch die Lande gejagt. Früher war das dann eben hier dieses Digitalisierung, hätte ich fast gesagt. Ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Die verteilen jedenfalls die Kohle und du musst dich da praktisch bewerben mit deinem Verein und deinen Sozialarbeitern, damit du denen Arbeit geben kannst. So, also. Und wenn sie dann so ein Projekt haben, wo sie allen was Neues beibringen können, dann ist das natürlich auch schön. Das haben sie was zu verkaufen und so. Ja, im Endeffekt erhalten sie sich aber nur ihre eigene Arbeit damit. Ne? Ging ja die Woche auch durch die Presse, dass Demokratie leben, das Programm, mit dem solcher Kram gefördert wird, auf 150 Millionen aufgestockt werden soll und mittelfristig eine Aufstockung auf 200 Millionen im Jahr im Raum steht. Also wo wir gerade nochmal verdoppeln. Also seit wir darüber berichten, angefangen haben wir mit einem Budget von 100 Millionen pro Jahr. Und mittelfristig soll das jetzt auf 200 Millionen steigen. Ja, was ist hier Medien? Doppelt so viel. Ja. Ja, früher konnte man die Kohle so mit Medienkompetenz abgreifen. Das war dann mal so ein Schlagwort. Heute ist es dann eben Rassismus oder gegen Rechts oder so. Unser Demokratiezentrum hier, wenn du meintest, dass das in Niedersachsen unter anderem von Amadeo Antonio unterstützt wird, Chris, bei uns theoretisch tatsächlich nur von einem höchst seriösen Bundesprogramm Demokratie leben. Ja, ich hatte auch gerade eben geguckt, das ist irgendwie so ein Arbeitskreis, der es betreibt, wobei da leider nicht aufgelistet war, wer da alles dazugehört. Die hatten irgendwie von über 50 Organisationen da geschrieben, aber sie hatten jetzt auf jeden Fall da, ich konnte nichts finden, was jetzt irgendwie bekannt war, außer irgendwelche Kirchen. Aber ja. Ich habe gerade meine Notizen der ersten Woche zum Gender Mainstreaming Seminar gefunden. Sollen wir darüber noch reden? Ich glaube schon, ja. Ne? Wir haben. Du hast eine harte Zeit hinter dir, oder? Ja, das ist schon wieder 2-3 Monate her. Und das hat sich auch gezogen. Das war halb. Außerdem kommen wir jetzt gleich noch zu was Positivem. Also nicht die Köpfe hängen lassen. Wir haben ein. Was mir einfach aufgefallen ist, was ich hier notiert habe. Es war jetzt das Seminar, wo die Altersverteilung halt komplett zufällig war. Also es war jede Gruppe war vertreten. Und was dann aber aufgefallen ist, jeder mit Teilnehmer außer mir und meinem Kumpel hatten einen Erzieher- oder Integrationshintergrund. Oder hatten anderweitig während dem Studium bereits in die Richtung studiert, also Gender Studies, Soziologie und so weiter. Was ich einfach mal interessant fand, sonst hätte ich es vermutlich nicht aufgeschrieben. Dann hatten wir Fragen, die am Anfang gestellt wurden. Die erste Frage war, sind Frauen und Männer in der Gesellschaft gleichberechtigt? Dabei ist der Konsens rumgekommen, juristisch ja. Aber es kommt auf die Umsetzung in der Gesellschaft an. Was ich interessant fand, es gab halt keine präzise Antwort, das ist reine Glaubenssache. Ja, aber das ist doch dieses kindlich naive, das 50-50-Verteilung überall, also was für Schulkinder bis zur vierten Klasse, ist das der Gerechtigkeitssinn, später wird der nuanzierter, dass du eben 50-50-Verteilung hast. Also das wird zumindest dann oft in den Raum gestellt, weil was auch so juristische Gleichstellung willst du machen? In einer liberalen Gesellschaft wächst und gedeiht oder gedeiht eben nicht die Gesellschaft so, wie eben die Leute sich halt verhalten. Also da kannst du dann noch sagen, dass Frauen vielleicht zu wenig Motivation haben und irgendwie noch ein extra Schulfach Karriere bräuchten und Männer vielleicht noch ein Schulfach, was weiß ich, Dating oder so oder wie man mit Geld umgeht oder so irgendwie, aber allzu viel mehr kannst du da halt auch nicht machen. Also, ja, wenn du nicht einen neuen Mensch schaffen willst. Ja, ja, das wollen sie auf jeden Fall. Gleich, ja. Ne? Sie wollen neuen Menschen schaffen und die andere Geschichte, ja, ich meine, ist es gleichberechtigt? Ja, ist es. Also wenn es juristisch ist, dann ist es so. Und Umsetzung in der Gesellschaft, das klingt dann wieder nach, wir wollen gleiche Ergebnisse haben und das ist halt überhaupt kein Indikator dafür. Ja, sicherlich. Dann ging es weiter mit einer Frage in die Gruppe, in die Runde, ob geschlechtergerechte Sprache vorgeschrieben werden sollte, zum Beispiel in Zeitungen. Und das war das erste Mal, dass in dieser Gruppe eine tatsächliche Diskussion zustande kam, weil das war nämlich, da kam kein Konsens zustande, da waren die Fronten am Ende verhärtet. Und vielleicht interessant, eine Redakteurin unserer örtlichen Zeitung hier war im Team dagegen. Also Pressefreiheit und die Redakteure dürfen selber entscheiden, was sie hier schreiben und wie sie es schreiben wollen. Ja, also da würde ich ja schon mal diese Bezeichnung als Gerechtigkeit in Frage stellen. Bei dem Ganzen. Ja, auf jeden Fall. Weil das ja, man muss sich aber vielleicht fragen, warum die nach so langen Jahren nicht vielleicht mal irgendwie eine Kompromisslösung anbieten können oder sowas. Ja, jedes dritte Wort wird gegendert oder wie. Ja, also ich meine. Das einfallen lassen halt, ne? Wenn sie das durchsetzen wollen, sonst mal eine Idee rüberbringen. Dadurch, dass sie diesen Kram meistens sagen, dass es über Stöckchen springen. Die wollen gucken, dass die Leute über Stöckchen springen, die dafür verantwortlich sind, uns hier irgendwie beim Verstehen der Zusammenhänge zu helfen im Journalismus, um das dann in die Politik zu kriegen, dass die Leute da über Stöckchen springen. Oder ist es dann erst der Unterstrich und wenn dann alle über das Stöckchen gesprungen sind, dann ist es hier dieser Stern und wenn die Leute über das Stöckchen gesprungen sind, wird es der Doppelpunkt, wie wir jetzt schon haben und wenn die Leute über das Stöckchen gesprungen sind, dann überlegen sich das nächste Ding und immer so weiter und so fort. Aber ja, das mit diesem, das ist ja eigentlich schon wieder eine Scheindebatte, wenn sie sagen Geschlechtergerechtigkeit, weil damit nehmen sie ja im Prinzip das Ergebnis, was sie gerne hätten, ja schon voraus, dass die Leute dann sagen, so, ja, Gerechtigkeit wollen wir natürlich haben, so, ne? Aber ob das überhaupt als Mittel dann geeignet ist dafür oder was diese Gerechtigkeit überhaupt bedeutet, ob das überhaupt ein erstrebenswertes Ziel ist und so weiter. Und zu dieser ganzen Journalismusgeschichte muss ich halt noch dazu sagen, ich war ja bei dieser Diversitätskonferenz letztes Jahr im November vom Journalistenverband Niedersachsen. Und da gab es also einen ganzen Stand auf dieser Konferenz von diesem Gender Leicht, von dieser Webseite da, ich weiß gar nicht, wer die betreibt. Aber auf jeden Fall war da von denen ein Stand halt, wo sie da ihre Sachen da verteilt haben an die Leute. Ja. Die sind jetzt pro Gendersprache oder was? Gender Leicht? Oder? Ja, das ist dieses Ding, wo sie die ganze Zeit irgendwie schreiben, wie man das im Journalismus irgendwie machen sollte, ja. Der einzige Kompromiss, der in dieser Sache meiner Meinung nach möglich ist, ist, jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Habe ich auch gerade gedacht, so, das wäre doch mal. Ein Kompromiss wüsste ich nicht, wo man den finden soll. Das ist damit jetzt sagen, das dritte Wort gendern oder nur jeden zweiten. Ja, das klingt für mich schon wieder so nach dem Ding, was sie da im Deutschlandfunk gesagt haben, wo es ja im Endeffekt hieß, ja, jeder macht es, wie er meint, aber es muss es auf jeden Fall gemacht werden. Also jeder soll diesen geschlechtergerechte Sprache irgendwie haben, aber ob man das jetzt mit einer Auslassung oder mit einem, keine Ahnung, hier diesen Bin-I oder wie auch immer macht, das ist dann wieder die Entscheidung der Leute, aber ja, das ist nicht, was ich meine. Das ist mir schon klar, aber Gender oder nicht, ne? Aber das ist halt das, worauf es hinausläuft, wenn die Leute schon so ankommen mit von wegen, ja, wir machen da jetzt mal. Wir müssen natürlich dann vor allen Dingen für Presse gelten, ne? Also, das ist jeder privat. Ja, aber es ist ja motiviert. jetzt Das ist so, tatsächlich so. dann rollt es los und es endet meines Ja, Erachtens nach damit, dass es dann doch verpflichtend wird. genau, da gibt es Weil eine es ja dann relativ wieder heißt, so nach dem Motto, Richtlinie ja, oder wir so. haben ja so gute Erfahrungen damit, das ist ja ganz prima und wundervoll. Ja. Und dann können wir das ja jetzt auch überall machen, weil ich meine, grammatikalische Regeln gibt es ja auch überall. Von daher. Gute Erfahrung, ich weiß nicht, seit wir mit Gendern angefangen haben, war erst Gamergate, dann Trump, dann Covid und Steigert Prince sich das. ist gestorben und was weiß ich, vielleicht mal die Zusammenhänge genauer untersuchen. Ja, Tobi, was ging noch ab auf dem Ich Gender-Sinn? würde einfach direkt mit der nächsten Frage weitermachen und dann die Antworten darauf. Die Fragestellung war, wo sehen wir noch Unterschiede in der Gesellschaft? So, die Antwort war das übliche: Puppen, Autos, Kleidung, Care-Arbeit. Also, ja, kennt ihr ja. Beruf. Was dann daran für mich interessant war, es geht nur um das Ergebnis. Also, wir müssen das, der Weg dahin ist völlig egal. Also, komplett irrelevant. Es wird zwar dann zwischendrin behauptet, dass es um Gleichberechtigung ging, aber schon die Aufgabenstellung widerspricht dem halt. Weil, wo sehen wir noch Unterschiede? Ja, und woher kommen die vielleicht? Sind die vielleicht ganz natürlich gewachsen? Oder auch alleine eine Rechtfertigung, warum wir die beseitigen müssen? Zwischen den beiden kann man auch noch oft Unterschiede feststellen. Ja, genau, es wird ja immer dann so als negativ dargestellt, das andere sozusagen. Aber wenn jemand zum Beispiel irgendwie schlecht ausgebildet ist, dann hat er ja trotzdem irgendwie die Zeit für sich gehabt und das vielleicht auch genossen oder so. Also es wird dann nicht ganz gleichwertig, aber es ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht völlig wertlos. So. Jo, sollen wir zu was Positivem kommen? Oh ja. Wollt ihr gute Laune kriegen? Ich mein das ernst. Uns wurde eine Studie vorgesetzt. Und zwar eine Studie von Sinus Soziovision. Wem das irgendwas sagt, der darf sich jetzt freuen. Auftraggeber Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, natürlich. Studientitel 20-jährige Frauen und Männer heute. Zu ihren Lebensentwürfen, Rollenbildern und Einstellungen zur Gleichstellung. So, und jetzt kommt das Positive. Es ist im Prinzip genau unsere Linie, wenn ich das als unsere Linie beschreiben kann. Die Generation, die in der Studie beschrieben wird, ist höchst liberal. Also will im Prinzip, dass jeder das machen kann, was er will. Und zwar so, wie er es will. Und hält nichts davon, dass man Leute in irgendwelche Rollen drängt, die sie vielleicht nicht wollen. Lehnt es auch ab, traditionelle Rollenbilder irgendwie zu verdammen, wenn jemand sich freiwillig für die entscheidet. Es ist im Prinzip das Idealbild. Also das wäre das Ideale. Und das hat mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht gezaubert dann zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, hey, meine Generation ist ja gar nicht so. Ist aber cool. Also, Also. die hätten auch vor einer Weile, weiß ich noch, die Sibylle Schick, glaube ich, hatte doch über so eine Studie auch so gelästert. Die wären alle so rechts und hätten so rechte Antworten gegeben oder so. Und im Endeffekt habe ich mir dann die Studie durchgelesen und da stand dann unter anderem als Fazit drin, die Jugendlichen in Deutschland sind sehr liberal und so weiter. Ja, das heran. Also aus der linken Sicht, das Liberal ist kein neuer Mensch und dann ist nicht Ja, ich schlecht. wollte gerade sagen, also, was ist das denn hier? Die Jugend von heute ist Gamergate, oder was? Die Liberalen kriegen auch eine Mozartkugel. Das war nur diese Mimikrie, habe ich doch gelernt bei der Strobel. Mimikrie, Fischhook-Theory, weißt du, du Die tun gibst doch dich nur liberal so. und bist dann direkt an der Far Right dran. Ja, die Liberalen tun doch nur so, als wären sie so wie wir, wie die Minister damals gesagt hat, die Strobel. Menschen. Ja. Na, wie war das? Scratch a liberal and you see a fascist. Ne? Okay. Ja, aber Ja, ich wir meine. haben das ja oft genug auch dieses AfDP-Meme gesehen und nach Thüringen und Kemmerich haben wir auch oft genug gesehen, dass es so ist, dass eigentlich liberal in Deutschland ein Schimpfwort ist für diese linkeren Zeitgenossen. Ja, ich sag nur hier dieser Robin Epskamp, seines Zeichens Vorstandsmitglied von der Linken, der hier bei Twitter mal geschrieben hat, Liberale entscheiden sich im Zweifelsfall für den Faschismus. Und das Oh. ist deren Kram halt eben zusammengefasst, was sie davon halten. In Amiland ist das teilweise genau andersrum. Da werden nämlich diese bekloppten Social Justice Warrior als Liberals Ja, bezeichnet. aber hat Liberals eine ganz andere Ja. Bedeutung. Das ist einfach ein falscher Freund Liberals irgendwie. als liberal zu übersetzen, das hat keinen Sinn. Das würde Liberals als Progressive übersetzen. Hm. Ja, aber wenn diese Umfrage richtig ist, warum wächst diese Industrie trotzdem? Ja, ich denke mal, weil sie es halt wollen und dann, man kann das halt eben auch so lesen, die Leute sagen ja, die sollen sich von Rollenbildern lösen und da kommt dann wieder der Blank Slate Mensch um die Ecke und sagt so, ja, das müssen wir jetzt forcieren, dieses Lösen von den Rollenbildern. Ich glaube, müssen wir mehr vom Gleichen machen. Und das wollen die Leute ja auch, dass das Lösen von den Rollenbildern passiert und deswegen können wir das ja jetzt auch forcieren. Dann haben wir unsere schöne Istanbul-Konvention, wo das irgendwie drinsteht, dass wir das staatlich irgendwie machen müssen mit den Rollenbildern, weil das ja dann auch dafür sorgt, dass es keine Gewalt mehr gibt und das ist ja sowieso gut. Und lauter solche Grundannahmen, die sie da haben, die völlig aus der Luft gegriffen sind, aber halt deren Weltbild entsprechen und damit wird dann halt agiert, ne? Also ja, aber immerhin, Studie ist echt nicht schlecht. Also das ist in Deutschland 2020. Wie haben denn die Leute, die den Workshop veranstaltet haben, auf diese Studie, also diese Studie läuft ja dann dem eigentlich diametral entgegen, wie ich mir so einen Gender-Workshop vorstelle. Ja, das ist der Punkt, weshalb ich jetzt im Nachhinein, als ich so gestern in Vorbereitung mehr oder weniger auf den Stream nochmal über diese Workshops nachgedacht habe. Der Gender-Workshop hat mich positiv überrascht. Denn ich glaube, erstens, die Durchführenden waren nicht für die Aufgaben verantwortlich. Und die den durchgeführt haben, haben das sehr gut gemacht. Also die Diskussion war offen, es wurde nicht dazwischen gelabert, es wurde jede Meinung akzeptiert. Und man hat tatsächlich diskutiert. Und auch so, wie man im Idealfall eine Diskussion führt, nämlich um andere Leute zu verstehen oder zumindest näher zu kommen, was den bewegt, warum der die Meinung vertritt und eben nicht dieses Diktieren, was im Rassismus-Workshop dann so rübergekommen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dir auch reingereicht haben, um zu klären, was sie da eben als falsch ansehen oder so, um das zu vermitteln oder so. Ja, das weiß ich gar nicht. Also meine letztendliche Antwort dann im Videocall, weil der Seminar war zu Corona-Lockdown-Zeiten, war dann, dass das ja eigentlich das Beste ist, was hätte passieren können. Denn das bedeutet ja, man müsste einfach nur warten, bis diese Generation in den verantwortlichen Positionen ist und dann verwächst sich das Problem. So. Und das wurde zwar nicht zu 100% jetzt als akzeptiert und aufgenommen, aber schon von einigen in diesem Workshop haben das als sinnvolles Statement erachtet, so wie ich das auch finde. Ja, aber ich will Blackpilled sein. Das ist das Problem, wenn sich das verwechselt, dann weißt du. Auch, das wird so nicht. Dann bin ich ja gar nicht mehr Blackpilled. Wenn die vor allen Dingen schon sagen, dass auch das Traditionelle okay ist und das mit ziemlicher Sicherheit wird sich das aber halt dahin entwickeln, dass diese Lebensentwürfe von den Leuten genauso sind wie die von den Generationen davor mit dieser ganzen partnerschaftlichen Geschichte, dass sie sich da, ja, es ist halt immer ein Unterschied zwischen in der Theorie alles richtig und fein und so und was dann in der Praxis dann hinterher wieder passiert, ne? Und wenn sie dann schon sagen, so, dass das auch alles okay ist, dann ist das, ja, also im Endeffekt wird sich da gar nichts ändern. Und ich denke mal, dass, wie ich eben schon gesagt habe, die dann da eher sich durch bestätigt sind, durch solche Dinge, so nach dem Motto, ja, dann können wir ja hier unser Ding auch durchziehen, weil die Leute sind ja alle schon der Meinung, dass diese Rollenbilder so schlimm sind. Und Das Ding ist ja auch, dass mit den Geschlechterrollen, dass halt Studie nach Studie nach Studie eigentlich immer zeigt, dass halt das traditionelle Familienbild das stabilste ist. Wenn der Mann dreimal so viel verdient wie die Frau, ist am stabilsten. Desto mehr der Mann im Haushalt macht, desto höher die Scheidungsrate. Wenn der Mann komplett im Haushalt zu Hause bleibt, Scheidungsrate am höchsten. Studie nach Studie nach Studie repliziert das immer wieder. Die behauptet haben, ne? Das ist in der Gesellschaft war das immer relativ beliebt, dieses Bild. Also die meisten Leute wollten noch immer so leben. Ja, und das Ding ist halt, es funktioniert halt auch, also bisher von der Studienlage her. Also, ja, und dann behaupte ich eben, das war auch früher schon so, dass die Leute das ganz gar nicht so schlecht fanden, auch wenn die Studien da vielleicht was anderes hergegeben haben, das Problem sehe ich aber ein bisschen an einer anderen Stelle, nämlich dass Leute, die in der Politik was bewirken wollen, eben entsprechend einen aktivistischen Geist haben und entsprechende Ja, teilweise wird da bornierte Einstellung oder so, oder dann eben eine einseitige Einstellung. Und dann du brauchst ja auch irgendwas. 30 Jahre und so. Du brauchst ja auch irgendwas, für was du einstehst. Du kannst ja nicht Politik machen und sagen, so weiter wie bisher, alles ist gut, wählt mich. Ja, ich mache mehr von demselben. Ne? Aber ja, aber eben, wie soll ich sagen, also dass nicht was untergeht sozusagen von dem Ganzen, und wenn da die traditionelle Familie eben untergeht, dann ist das natürlich schon auch ein Grund, plötzlich aktiv zu machen oder so. Ja, das Ding ist halt, die geht ja nicht unter. Du hast ja nur mehr gescheiterte Lebensläufe aus nicht traditionellen Haushalten, und traditionelle Haushalte, die halten sich beisammen. Also da kannst du dann auch wieder die Frage Henne und Ei Frage stellen, ob das dann sozusagen so ist, dass die Stabileren aus den Traditionellen kommen, aber das Traditionelle hat halt, es funktioniert halt am ehesten. Ja, aber ich frage, längeren Zeitraum. Ist ja wie der Staat das organisiert, er hat ja auch begrenzte Eingriffsmöglichkeiten, ist ja richtig, ne? Wir müssen ja irgendwie Gesetze machen und so weiter. Und ob da diese jungen Menschen hier die entsprechenden Fallstricke finden, die eben dann zu Ungerechtigkeiten führen, das wird man sehen, ne? Kann man schlecht vorhersagen. Welche Ungerechtigkeiten? Ja, was weiß ich, mit den Kindern zum Beispiel, ne? Nach Scheidung und sowas, da gibt es ja doch eine ganze Menge Dinge, die komisch laufen. Da gibt es ja auch vom EU-Gerichtshof für Menschenrechte oder so entsprechende Entscheidungen, dass Deutschland eigentlich mal was für ihre Täter, für seine Väter machen müsste. Ja, aber passiert halt nicht. Also sehr wohl Ungerechtigkeiten gibt es da schon, ne? Und ob da die richtigen Stellen gefunden werden oder angegangen werden, das wird man sehen. Ah ja, aber die Stellen sind ja den Mainstreamern, den Gender-Mainstreamern komplett egal. Also, ja, genau. Also das wird sich ja wahrscheinlich nicht ändern. Also sehe ich zumindest nicht. Vielleicht also die Familie eigentlich als wie soll man sagen, mindestens gleichwertig irgendwie akzeptiert, dann muss man die doch auch mindestens gleichwertig stellen. Nein, also ja, man muss die Frau voranstellen. Also darum dreht sich Gender Mainstreaming, die Frau als übergeordnetes Wesen hinstellen. Und Männer haben zu folgen und zu versorgen. Ich habe mich auf die These bezogen, dass dann dadurch, dass die jungen Leute eben schon so liberal denken, irgendwann die Gesellschaft auch so liberal wird. Und das eben würde ich immer als Hindernis sehen, dass die Gesetzeslage da eben vielleicht nicht geändert wird, weil nicht die Leute da sind, die es ändern wollen. Ne? Es wäre natürlich spannend, ob das am Ende dann wirklich so kommt. Also können wir spannend der Politik zuschauen. Also. Genau. Ja, gut. Dann weiter zur nächsten Frage, würde ich sagen. Wir machen das jetzt wieder zwei, wer wird Millionär? Wer wird Publikumsjoker? Und zwar ging es hier jetzt darum, den finanziellen Druck, den Männer auf Frauen ausüben kann und können, und wie man dem entgegenwirken kann. Warte, nur kurz um einzugreifen. Gibt es nicht Marktstudie nach Marktstudie, die sagt, Frauen entscheiden 70-80% der Kaufentscheidungen? Also gibt es. Aber das ist auch so ein Spinnerei von diesen Leuten. Ich halte es euch nicht aus. Das hat mich damals schon so aufgeregt bei diesem von der Anstalt, dieser Feminismusfolge, dass sie es so hindrehen, als wären irgendwie Leute, die im selben Haushalt wohnen, wirtschaftliche Konkurrenten. Das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Aber es wird immer wieder so hingedreht. Ja, wenn meine Frau ankommt und sagt, ich hätte gern ein neues Kleid, dann sage ich, nee, kriegst kein Geld hier, ziehst einen Kartoffellappen an, das passt schon. Keine Ahnung. Jetzt, Problem ist, dazu habe ich keine Notizen mehr, das muss ich aus dem Gedächtnis wiedergeben. Ich kann aber meine Antwort dazu sagen, und zwar meine Antwort war... Gedächtnisprotokolle sind ja momentan total in Mode, Tobi, mach dir keine Gedanken. Ich bin voll im Zeitgeist, die können mir gar nichts. Und zwar meine Antwort auf sie oder meine Reaktion darauf war, dass ich da tatsächlich dann ein bisschen das Spiel mitgespielt habe und habe gesagt, ja, ist so. Aber der psychische und soziale Druck, den Frauen durch Sorgerechtsentscheidungen vor allem auf Männer oder die jeweiligen Partner in der Beziehung ausüben können, nichts unterschätzt werden sollte und der im Ernstfall nochmal deutlich stärker werden kann als ein finanzieller Druck, weil da bist du im absoluten Ernstfall durch unser Sozialsystem abgesichert. Davon, dass dir deine Kinder jemand wegnimmt oder von denen entfremdest, davor sichert dich niemand ab. Und Das, jetzt kommen wir wieder zu was Positivem, das ist wieder gut aufgenommen worden. Ich glaube, die Mehrheit der Teilnehmer in diesem Kurs war da wieder eher auf meiner Seite. Obwohl das erste Mal war, dass die Kursleitung dann ein bisschen konträr zu meiner Linie gegangen ist. Aber gut. Also die meisten Leute denken irgendwie auch so, dass Väter da reingehören und so weiter, das sagen die auch junge Frauen. Aber wenn dann... Naja, gut, du musst eine Beziehung geführt hat und hat dann Kinder da und dann versteht man sich mit dem Macker nicht mehr, dann nutzt man die Möglichkeiten, die man da hat, vielleicht doch, weißt du? Aber die große Frage ist aber auch zwischen wenn ihr die Leute fragt, ist Zähneputzen richtig und wichtig, dann wird kaum jemand sagen, nein, aber trotzdem gibt es Zahnärzte. Also wisst ihr, was ich meine? Dieses Zwischen, wie die Leute das sehen und was am Ende dann umgesetzt wird, das sind auch immer noch zwei Paar Stiefel. Ja, deswegen vor allem auch damit zusammen, was dann für Möglichkeiten gegeben werden. Ich muss auch sagen, und da, das ist jetzt eine reine These und vielleicht ist die auch komplett aus der Luft gegriffen, ich glaube, dass die Leute, die mir da zugestimmt haben, das auch eher aus dem Grund getan haben, weil quasi die generelle Einstellung auch ist, ja, Männer müssen mehr in der Beziehung machen und so mehr um Kinder kümmern und dann haben sie sich auch das Recht verdient, dass eben nicht mehr so bei Sorgerechtsentscheidungen entschieden wird, wie das gerade noch der Fall ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine These, dass niemandem anheften. Das kann ein reines Hirngespinst sein. Nee, ist schon so. Gut, dann müsste ich jetzt zu meinem Fazit kommen von dem Gender Mainstreaming Workshop. Und das war wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass diejenigen, die den durchgeführt haben, für die Aufgabenstellung verantwortlich sind. Dafür haben die Aufgabenstellungen zu oft ein Ziel impliziert, was dann in der letztendlichen Diskussionsrunde nicht erreicht wurde, quasi, weil wir halt der Lösung, die in der Aufgabenstellung dir quasi schon so vor die Füße gelegt wurde, dann eben nicht gefolgt sind, sondern einen anderen Weg gegangen sind öfters. Was ich persönlich wirklich gut fand. Ich habe nicht wirklich was davon erwartet. Ich habe mir gedacht, gut, das nehme ich mit, kann schon nicht schiefgehen, ich kriege ein Zertifikat dafür. Wenn die Weltraumaffen jemals einen Gleichstellungsbeauftragten brauchen, meldet euch. Läuft. Und dann hat sich das letzten Endes nicht so entwickelt, wie ich gedacht habe. Es war eine positive Erfahrung, würde ich fast schon sagen. Das kann natürlich ein absoluter Einzelfall sein und andere Seminare in diese Richtung mit derselben Aufgabenstellung und anderen Leuten, die abhalten, sind die komplette Katastrophe. Aber meine Erfahrung mit diesem jetzt speziell war nicht negativ. Anders als beim Rassismus-Workshop, weil da muss ich in 20 Jahren noch über Leute lachen. Ich finde, wir sollten ein großes Cloning-Programm fahren, damit solche Workshops in Zukunft nur noch von Profix Hornscheid, Ulle Schaufs und keine Ahnung wem irgendwie gemacht werden können. Nicht, dass da so inkompetente Stümper wie bei dir irgendwie die ganze Aussage verfälscht. Ja, am Ende kommt noch eine offene Diskussion zustande. Ne? Das können wir nicht wollen. Dass die sich nicht bedroht gefühlt haben. Ja, aber das mit dem Gender-Mainstreaming, da kann ich jetzt echt gar nicht mehr Blackpilled sein. Also, gut, es ist jetzt eine Veranstaltung, aber ich so irgendwie, ich kann ja jetzt gar nicht berichten, dass die Welt untergeht. Das ist ja heran. Wenn du berichten willst, dass die Welt untergeht, jemand im Chat hat das auch gerade vorhin erwähnt gehabt und das als Antwort auf Chris Frage vorhin oder T, warum die Industrie weiter wächst, ja, weil sie mit Geld gefüttert wird. Mhm. Weil gerade in den Ministerien als Staatssekretäre oder halt in den entscheidenden Stellen, wo das Geld verteilt wird, Leute da sind, die das halt gerne verteilen. Und deshalb wächst das. Und solange das sich nicht ändert, dann wird das... Es ist quasi eine Revolution von oben. Ja, und ich denke mal, Abel, ekelig wird es dann, wenn er die intersektionale Schablone drauflegt. Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das halt Basis ist. Da haben wir auch kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, als du angesprochen hast, dass auch Leute von den Grünen was Vernünftiges gesagt haben auf dem Workshop. Klar, das ist an der Basis alles nochmal was anderes. Aber die Leute, die oben diesen Karren ziehen, die werden nicht aufhören, weil die verdienen ja auch das Geld damit. Hm. Amadeo, Antonio. Ja, je weiter die Leute von Berlin weg sind, desto besser. Also Abel, willst du wirklich dahin marschieren? Ja, auf jeden Fall. Und dann wird Berlin eingenommen. Und dann wird durchregiert. Nein, Quatsch. Einfach hingehen und sich vorm Tor einen reinlöten. Abel macht überall Pop-up-Radwege auf und so. Ja. Nee, ich schaffe überall Türen ab. Türen verboten. Türen ist ein Unterdrückungsinstrument des Kapitalismus. Privatsphäre ist Geheimnistuerei und eine offene Gesellschaft, die darf keine Geheimnisse haben, ergo keine Türen. Also, ja. Das ist durchzudrücken, ne? Nee, aber das waren doch jetzt interessante Einblicke. Also, wenn ihr da draußen irgendwo seid und auch so einen Workshop besucht habt, bitte meldet euch, bitte macht euch Notizen. Das wäre interessant, wenn man da mehrere Impressionen bekommen könnte, um in etwa so ein Bild zu bekommen, wie das denn wirklich läuft. Zwar wird es wahrscheinlich nicht allzu viel anders sein wie hier beim Tobi, allerdings ist halt sozusagen das dann auch ein gutes Fieberthermometer, wo man denn ist, also wo man denn steht mit der Gesellschaft. Also. Sie versuchen oder ja, dass sie das auch so machen, möglichst, dass das am Ende ein bisschen positiv ist, das wundert mich auch nicht unbedingt. Also bei dem Rassismus-Workshop hat das wohl nicht so geklappt. Dann haben sie das eben Verschluss, die Laune versaut oder was. Aber auch ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, der Rassismus-Workshop, also wenn das jetzt nur dieses, wir hauen am Ende nochmal diese Macht-Thematik drauf gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja gut, das habe ich erwartet. Da kann ich mich jetzt nicht groß beschweren, weil ich kriege, was ich erwartet habe. Die Bedrohungssache ist halt das, wo ich wirklich komplett aussteige. Das ist wirklich vorbei. Sag mal. Wenn ich bei dem, ich bin ja zu dem Rassismus-Workshop hingegangen und wenn ich ehrlich bin, ich habe genau sowas erwartet mit dieser, dass dann Macht, dieser strukturelle Rassismus und es hängt alles von Macht ab und so weiter. Mhm. Ich hätte mich ja jetzt nicht gewundert oder irgendwie das schräg gefunden, wenn da genau das passiert wäre, was ich erwartet hätte. So, aber wenn ich dann zu denen hingehe und sage, ich werde euch in 20 Jahren über euch lachen und dann fühlen die sich bedroht, ja. Ja, hast du deine Macht ausgespielt als männlicher Unterdrücke. Ja, sowas, genau. Waren es denn eigentlich Referenten of Color? Nein, und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, machen wir was, was wir nicht machen sollten. Ich mache mich einmal kurz über deren Aussehen lustig. Es ist nämlich das komplette Klischee erfüllt worden. Sören und Ich sag mal, zwei weiße Leute ohne Migrationshintergrund, Ende 20, Anfang 30. Frau übergewichtig und Mann von meiner Statur. Läuft. Also Lauch. Hören und Nele. Ja, aber so ein bisschen Eindruck in Sachen Phrenologie, wie die Leute aussehen, das ist zwar immer ganz interessant, aber ich weiß halt auch nicht. Also. Nee, mich hat einfach nur interessiert, ob man da jetzt wirklich dann halt auch, weil es heißt ja immer, es sollen die Betroffenen zu Wort kommen, etc. pp., ob man sich die Mühe gemacht hat, dann da halt auch People of Color zu empowern oder ob das wieder nur alte, weiße Leute waren halt. Es war ja bei der Republika, war es ja auch so, die ganzen Leute reden von Diversität. Und ich, als ich in Berlin war, ich gehe natürlich auch in Bars, weil ich zumindest früher mal eine richtige Barfliege war, mittlerweile nicht mehr so. Aber ich gehe in jede x-beliebige Bar und da sind mehr Leute von Diversität anzutreffen wie auf der Republika. Also wo ich mir auch denke, ja, Also. Ja, können wir mal einladen, aber die können wahrscheinlich die Eintrittspreise nicht bezahlen. Die Barfliegen oder die Republika-Leute? Ja, die ganzen aus dem Berliner, aus dem Berliner Bars für die Republika, genau. Ja, das wär's doch. Leute im Chat, schreibt mal noch, habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Tobi, wenn er denn schon hier ist, vielleicht. Was eine gute Idee. Ja. Taugt Tower Squadrons was? Auch wenn ihr nicht wisst, irgendwas. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt jemanden auf Twitter gefunden, der sich gekauft hat und nachdem angekündigt wurde, dass irgendwie dein Mate die Pronouns mit they, them hat. Ja. Weil habe ich erstmal gedacht, okay, das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass die nicht so viel Wert auf die Story gelegt haben. Aber ich warte jetzt, bis mein Kumpel auf Twitter ein Review dazu schreibt und dann überlege ich mir das. Ja, zwei von meinen Rollenspielkumpels haben sich es auch gekauft, da werde ich dann mal nachfragen. wie sie mit they, them und so, wie sie das finden. Ja. Im Chat fragt jemand, werden denn bei diesem Trainings auch noch diese Bias-Tests gemacht von Coffee Demon? Ja, das haben wir ja vorhin schon mal kurz angerissen, dass das von der Zeit her wohl nicht geklappt hat. Nee, also ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass das von der Zeit her nicht geklappt hat. Das ist möglich, dass sie das vorhatten, aber wie gesagt, ein Kumpel von mir hat die Diskussion ein bisschen derailed. Okay. Dann fragt noch jemand, Weltraumbummler fragt, aus welchen Gründen waren die anderen Leute da? Also beim Gender-Seminar waren das alles Angestellte von der Stadt. Und welchen Hintergrund die hatten, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ne? Also hauptsächlich Erzieher oder irgendwelche Integrationsleute oder mal in die Richtung was studiert. Man indoktriniert, wen man erreichen kann. Ne? Genau, der Rassismus-Workshop war eine Sitzung des Jugendgremiums, in das ich gewählt bin. Also das ist quasi die Jugendversion vom Gemeinderat. Wenn du 16 bis 20 bist, darfst du da bei uns kandidieren und 14 bis 20-Jährige dürfen dich wählen. Und du darfst dann da quasi mal ein bisschen bei den Großen mitspielen. Und die wurden eingeladen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das irgendwann mal beschlossen haben, dass wir die einladen, aber gut. Und das waren im Prinzip andere Mitglieder dieses Gremiums, die auch alle gewählt wurden. Was ist deine Lieblingsfarbe? Fragt, was geht sie das an? Welche Farbe hat Bier? Bernstein. Dann nehmen wir Bernstein. Gold. Bist du Querdenker? Bildung bremst, Bro. Ich habe mich in der Schule mal so bezeichnet, das ist allerdings ein paar Jahre her. Ja, heute. Damit sind wir Idioten, ne? Querdenker war doch früher ein positiv besetzter Begriff, oder? Das zeigt doch, ja, ein bisschen aus der Reihe tanzen, ein bisschen um die Ecke denken. Ja, und jetzt bist du. Ja. Aber nein. Tobi, warum sagt Abel immer fragt? Auch als Schwaben muss er Deutschland. Das ist absolut falsch. Schwaben werden Deutschland eines Tages übernehmen. Finanziell tun wir es ja jetzt schon. Und Abel und ich spielen hier die Schwabenfront. Ich kann übrigens auch anfangen, komplett Schwäbisch zu reden. Da versteht ihr kein Wort mehr. Alter Mike. So, Finanz zum Thema, er kann doch gut Deutsch sprechen, ne? Ja, außerdem meine Standardantwort, also die Normierung der Sprache ging einher mit dem Aufstieg des Nationalstaats und der Nationalstaat, der hat später zu großen Kriegen geführt und Teil des Antifaschismus ist als Sprachregel zu missachten. Also wenn du Antifaschist sein möchtest, solltest du Hochdeutsch nicht sprechen können, sollen, dürfen. Sprache der Freiheit, ja. Ja, für die Freiheit gegen Grammatik, Rechtschreibung und Hochdeutsch. Atheist will wissen, hast du beim Seminar die These geäußert, dass hier mit dem angeblichen strukturellen Rassismus eine Chimäre gepusht wird, um Deutsche migrationsfreundlicher zu machen? Nein, erstens mal, weil ich die These gerade zum ersten Mal höre und ich darüber nachdenken müsste. Andererseits, weil ich ja nachdem die Machtthese in dem Rassismus-Workshop vorgetragen wurde, gar keine Möglichkeit mehr hatte, außer die Leute zu bedrohen, irgendwie so zu diskutieren, dass das noch andere Leute mitkriegen. Weil da war ja dann Aufbruchstimmung und jo, dann hat es ja auch nicht mehr viel gebracht. Und hast du seitdem schon eine weitere Sitzung von dem Gremium besucht? Nein, die wird jetzt am 14. sein. Kann da eine nachbereitet oder? Also erstens mal die zuständige Person von der Stadt, mit der ich da ja am Mail schreiben bin bezüglich der Bedrohung. Ein Interesse an einer freundlichen Zusammenarbeit mit der Person habe ich nicht mehr wirklich. Ich muss wohl eine Professionelle jetzt sein. Also ich weiß jetzt erstmal nicht, wie das sich auswirkt. Aber gut. Ich sag mal so, mein Kumpel ist Vorsitzender von dem Gremium und die Satzung sieht weder vor, dass man Mitglieder rauswerfen kann, noch dass man den Vorsitzenden abwählen kann. Dementsprechend wird mir da in der Hinsicht nichts passieren. Da hat gerade jemand gefragt, welche Partei ich wählen würde. Gar keine. Und das nicht, weil Wieso ich... Nicht die, aber Tobi, die Violetten. Ich habe bei der Europawahl die Humanisten gewählt und bei der Bundestagswahl, ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Seit dem Thüringen-FDP-Fiasko bin ich wirklich... Nee. Kammerjäger fragt, hattest du bei den Seminaren zwischendurch den Gedanken, wenn ich das jetzt sage, explodiert der Raum? 24-7. Also das hätte ich tun können, ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht zielführend. Also bei den Seminaren sind ja, es geht ja im Prinzip, ich glaube, Abel, das ist auch eine These, die du vertrittst. Es geht ja nicht mehr darum, dass man irgendwie die Leute erreicht, die diese Seminare abhalten. Ja, die sind schon zu tief drin. Man will ja die Leute erreichen, die noch ein bisschen schwanken, Fansitters. Ja, ja. Und da erreichst du das dann nicht, wenn du Thesen, die für uns normal klingen, aber in dem Kontext dann halt radikal, wenn du die einfach vorträgst, dann erreichst du gar nichts. Das bringt nichts. Ja, ja. Fragt jemand mit dem merkwürdigen Namen Price Small. Wurden bei den Seminaren Buchempfehlungen gegeben? Waren beide nur online? Wenn Präsenzseminar, gab es hinterher ein Get-Together? Es gab keine Buchempfehlungen. Ich muss den Abel enttäuschen. Und das Corona-Seminar, ja genau. Das Gender-Seminar war während dem Corona-Lockdown. Das wäre dementsprechend online. Der Rassismus-Workshop war eine Präsenzveranstaltung und bin mal gespannt, ob das ein Get-Together gab es nicht in dem Form, aber ich bin gespannt, Mas hat ja auch gerade gefragt, ob es noch eine Nachaufarbeitung geben wird. Ich weiß es noch nicht. Ich melde mich in 10 Tagen wieder. Das Ganze hat ein Nachspiel, gibst du. Naja, das Nachspiel kriege ich ja seit ein paar Tagen per Mail mit. Ja, aber also machst du dir nicht vielleicht ein bisschen Sorgen, dass jetzt hinter deinem Rücken irgendwie was passiert, dass diese Leute irgendwie dein Porträt im Jahrbuch rot umranden oder so? Ist halt die Frage. Also juristisch gesehen kann man mir ja nichts, weil ich nichts verbrochen habe. In diesem Gremium kann man mir in dem Sinne nichts, dass die mich nicht rauswerfen können. Es wird halt schwieriger, wenn man eigene Projekte hat, Unterstützer zu finden. Der Vorteil, den ich habe, und da stoße ich jetzt vielleicht ein paar Leuten vor den Kopf. Ich habe es im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Die Grünen-Fraktion bei uns im Stadtrat ist eine sehr coole. Das ist die wenig mit den Grünen gemein, die wir hier kennen und die ihr hier auch öfter besprecht von der Bundespartei. Und ich bin relativ gut mit denen. Also, wenn ich Unterstützung für Projekte brauche, dann kann ich theoretisch eine Stufe höher gehen. Also, ich es müsste in diesem Gremium. Und das ist ein Vorteil, den andere Leute jetzt nicht so haben, aber den kriegt man halt, wenn man sich ein bisschen einsetzt und netzwerkt. Ja, das ist auch praktische Politik. Also. Ja, Politiker sind manchmal ganz anders, genau. Das ist dann mit der Partei nicht mehr so wichtig. Toll. Ja, so. Tja. Aber in Baden-Württemberg sind die auch in der Regierungsverantwortung. Vielleicht hilft das auch irgendwie, um die Leute an der Basis ein bisschen zu erden. Keine Ahnung. Preis schreibt Kretschgrün. Ja, das ist eine gute Zeichnung. Warum ist die AfD nicht wählbar? Fragen Average Atheist und was geht sie das an? Also erstmal, jede Partei ist wählbar, wenn sie auf der Liste steht. Warum ich sie nicht wählen würde, ist ganz einfach. Ich bin Linker und ich habe mich immer als Linker identifiziert und ich werde, auch wenn die Partei bei einigen Punkten sicherlich eine Meinung vertritt, der ich zustimme, keine Partei wählen, die so unter anderem mit Arbeitsrecht umgeht, wie es die AfD tut. Das wird nicht passieren. Wer mit 20 Linker ist, ne? Der kein Linker ist. Ja, Mas. Ist schon wer. Gut. Ich hab da auch lange für gebraucht. Und habe immer noch so Anwandlungen. Ganz schlimm. Ja, also, aber ist halt so. Der eine hält eine Partei für wählbar, der andere nicht. Und wir wollen über niemanden den Stab brechen. Wenn wir nicht. Wollen wir dann mal übergehen zu unseren anderen beiden Quellen? Können wir machen. Das wäre nett. Das als erstes, okay. Ja, ist eingeblendet. Black Lives Matters, kritisches Weißsein. Wie schaffen wir einen Systemwandel? Vom 10. Juli 2020. Das Auftrag, das System zu wandeln. Gibt es da einen demokratischen Auftrag für? Würde ich als erstes fragen. Ja, und diese Herrschaften von das Netz, die sind ja auch irgendwie mit diesem Jugendschutz verbunden in Deutschland und kleben da an der EU dran oder so. Und die haben hier Black Lives Matter schön stehen und das muss ich hier nochmal kurz... Schön mit den Punkten, ne? An den Buchstaben enden. Das ist toll gemacht. Bitte nicht über Punkte reden, das hat den Tisch in den Stiftungsvorstand gekostet. Der gewaltsame Tod von George Floyd löste eine riesige Protestwelle Der gewaltsame Tod von George Floyd löste eine riesige Protestwelle aus überinstitutionellen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Über die sozialen Medien wurde Black Lives Matter schnell zum Trend. Empörung über Polizeigewalt und institutionellen Rassismus machte sich auch in anderen Ländern breit. In Deutschland wird Rassismus intensiver als sonst üblich thematisiert. Unter den Hashtags bei uns auch und schwarzes Deutschland finden sich bewegende Erfahrungen derjenigen, die täglich von antischwarzem Rassismus betroffen sind. Obwohl Betroffene seit Jahrzehnten davon berichten, opfern viele einen Teil ihrer Lebensenergie dafür, immer wieder über ihre Erlebnisse. Was? Wer hat das geschrieben und wer hat das Korrektur gelesen, Leute? Das ist ja völliger das Unsinn. Netz. Das ist wahrscheinlich ein Test, so nach dem Motto, wenn jemand da keine Hassrede macht, nachdem er so einen verkehrten Krempel gelesen hat, dann macht er wahrscheinlich generell keine Hassrede. Ah, okay. Shit, bin ich wohl durchgefallen. Oh, bei uns auch. Ja. Bei uns auch. Das ist so sinnlos. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Da haben wir ja schon auch so oft drüber gesprochen. In einem Land, wo jeder eine Knifte hat, kommt es auch zu mehr Schusswaffeneinsatz von der Polizei und dementsprechend zu mehr Todesopfern. Das kannst du in Deutschland an der Hand abzählen. Durch die Texte, die ich schreibe und die Radiobeiträge, die ich baue, werde ich dazu konditioniert, für Geld meinen Schmerz und den anderer Schwarzer zur Schau zu stellen und immer wieder auszupacken. Malcolm Ochanwe, Journalist, Produzent, kanakische Welle. Ja, also Malcolm, wow, da kann das ich sind nur, wir auch Produzenten, Alter. Da kann ich nur zu sagen, lieber Malcolm, für uns brauchst du es dir nicht antun. Lass es gerne bleiben und leb dein Leben in Frieden und Freude. Durch die Podcasts, die ich baue, werde ich dazu konditioniert, für kein Geld meinen Schmerz und den anderer Liberaler zur Schau zu stellen und immer wieder auszupacken. Marschaffe. Rassismus ist Gewalt, sei sie durch Worte oder Taten ausgeübt. Zahlen von unabhängigen Beratungsstellen belegen die geteilten Erfahrungen. 2/3 aller rechten Gewalttaten in Deutschland sind durch Rassismus motiviert. Rechtsterroristische Taten wie in Hanau gelten als sogenannte Bekenntnistaten. Wir erinnern uns, in Hanau, der Typ dachte, ihm geben fremde Mächte direkt ins Gehirn irgendwelche Dinge ein, die er dann ausführen soll. Also die lesen seine Gedanken mit. Also das auch. Die meisten rassistischen Vorfälle werden nicht angezeigt. Entsprechend ist die Dunkelziffer wesentlich höher. Vor allem auf dem Oktoberfest. Ach nee, das steht da gar nicht. Nee, aber die meisten rassistischen Vorfälle werden nicht angezeigt. Erstens mal ist dann derjenige schuld, der es nicht anzeigt. Ganz einfach. Bedingt, Maß. Ich habe ja auch so eine Situation schon erlebt. Da fährt dann irgendwie so ein Arsch mit dem Fahrrad vorbei. Stehst dann mit irgendjemandem, der ist halt schwarz. Und dann fängt er an zu schimpfen oder so und ist dann auch wieder weg mit dem Fahrrad. Also da brauchst du hier keine Anzeige machen. Also Quatsch. Aber sowas ist natürlich auch ein rassistischer Vorfall in der Form. Ja, aber entweder ich tue was dagegen oder ich tue nichts dagegen. Dann tritt der Typ vom Fahrrad im Zweifel. Ja, genau, das ja, aber sonst kannst du ja nichts machen. Ne? Ist halt dann weg auch. Online setzt sich die Diskriminierung und Hetze fort, natürlich, was auch sonst. Und auch da, warum zeigt ihr es nicht an, wenn es strafrechtlich relevant ist? Warum geht ihr mir damit auf den Sack? Ich meine, ich bin auch mal bestohlen worden, man ist in meine Wohnung eingebrochen und hat einen ganzen Arsch von meiner Filmsammlung geklaut. die ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Und damit gehe ich auch nicht irgendwie zu jedem und sage, ja, wir müssen da unbedingt was gegen die Wohnungseinbrüche tun. Und online. Es ist anders. Ja. Gleichzeitig möchte zum Beispiel der Herr Ohanwe gerne endlich einen aufwendig produzierten Film über die Revolution in Haiti sehen, wo es ihm darum geht, dass dort halt die gesamte weiße Bevölkerung ausgelöscht worden ist. Das ist mein Lieblingsbeispiel von gerade Leuten wie ihm, die Revolution von Haiti. Und dann antworte ich immer, ja, und wie geht's Haiti jetzt? Top. Also Haiti ist ja führend, technologisch, und man nennt es auch Wakanda 2. Nee, das ist, ich finde, nochmal zurück zu dem, dass es mir passiert, also muss es allen anderen auch so gehen, ist halt eine Projektion, die komplett lächerlich ist. Also, das klingt halt nach einer Denkweise von einem Kleinkind. Es tut mir leid. Die Befragten ohne Migrationshintergrund, die Hassrede im Netz wahrgenommen haben, bestätigten, dass die Hasskommentare sich zu 94% auf Menschen mit Migrationshintergrund bezogen. Kommt einem komisch vor, ne? Dass nur 6% irgendwie gegen Frauen gehen sollen. Ja, genau. Merkel oder Spahn oder Maas. Und dass es nur 6% ausmachen soll, ist natürlich auch gelogen. Weil wenn man in die Studie reinguckt, fragen die was ganz anderes. Nämlich, was haben sie denn schon an Beschimpfungen im Netz gesehen? Und da haben 94% wiederum geantwortet, Hass auf Menschen mit Migrationshintergrund. Was natürlich nicht bedeutet, dass die Hasskommentare sich zu 94% auf Menschen mit Migrationshintergrund bezogen haben. Was ganz schön unehrlich ist, muss ich sagen. Kommt mir vor wie Beschiss. Als hätte man hier Zahlen genommen, die das gar nicht aussagen und die so zurechtgebogen, dass man sich da drauf einen runterholen kann. Ja. A belegt B und C belegt dann D. C ist gar nicht belegt. Kann man jederzeit auch in der Studie, die hier oben ja auch noch verlinkt ist, nachschauen, dass das so ist. Ich weiß nicht, wer diesen Text geschrieben hat. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber ja. Der ist nicht nur sprachlich schwach, sondern auch noch fachlich falsch. Wenn man Rassismus als Denkweise begreift, die bewusst und mit böser Absicht erfolgt, dann sind nur wenige Menschen Rassisten. Bis hierhin, wunderbarer Satz, könnten wir hier aufhören. Rassismus ist ein System, das mit der Absicht entstanden ist, eine bestimmte Weltordnung herzustellen. Alles Hasters. Journalistin, Buchautorin, Podcast. Eine bestimmte Weltordnung herzustellen. Ja, also, das ist so eine kleine Clique, ne? Die ja, eine kleine wurzellose Elite, die eine neue Weltordnung haben möchte. Ist unsagbar, oder? Ich meine, die ist einen Millimeter von Bernd Höcke entfernt. Also nur halt auf der anderen Seite des Hufeisens, das nicht existiert. Das rassistische Weltbild wurde durch jahrhundertelange Praktiken des Sklavenhandels und Kolonialismus zementiert. Wir hatten hier in Europa keine nennenswerte Sklaverei mit schwarzen Menschen irgendwie. Weiß nicht. Ja, aber der Narrativ ist aus den USA entlehnt. Die haben eh kulturelle Hegemonie und deswegen, das passt schon. Ja, aber Kolonialismus ist doch da drin. Ja, Europa ist eh arm. Das muss werden, ja. Stimmt. Dies äußert sich in der Staatsbürgerschafts- und Einwanderungspolitik, dem gängigen Afrika-Bild, der Diskussion über Formulierungen in deutschen Kinderbüchern, Racial Profiling, der Frage, wer in einem angesagten Club reingelassen wird und so weiter. Die Auswirkungen sind vielfältig und weißen Menschen häufig nicht bewusst. Ich bin auch schon in Clubs nicht reingekommen. Ja, du musst halt mit Mädels ankommen und die Mädels dürfen keine Hasslons sein. Keine Ahnung. Also ich durfte auch ins Casino nicht rein, weil ich keine Fliege um hatte. Und der Witz ist, die angesagtesten Clubs, da kommen die Normalleute eh nicht rein. Die sind geheim. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, aber häufig ist es schon so, dass ich mit denen, dann kommen die mit 5 Jungs oder so. Und dann gibt es irgendwann auch einen Überhang in dem Laden, dass dann so Männergruppen da sind. Und da muss man natürlich als Diskothekbetreiber irgendwie mal was gegen machen dann. Und irgendwie nach den letzten Auswüchsen der Partyszene weiß ich auch gar nicht, ob das vielleicht nicht sogar richtig ist. Naja. Wir können Rassismus nur wirksam begegnen, wenn wir Mut zur Selbstkritik haben. Es ist emotional anstrengend, selbst radikal zu hin. Wer hat das geschrieben? Aber es ist unumgänglich, wenn wir uns und das System ändern möchten. Ja, nee, möchte ich gar nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir tatsächlich das radikal hinterfragen sollten. Also das Radikale zu hinterfragen. Das haben sie hier zwar so irgendwie formuliert, aber meinen sie natürlich nicht. So. Lernen erfordert Mut, Demut und Ausdauer. Blödsinn! Mut, Lernen erfordert Mut. Mut zum Lernen. Trau mich nicht. Ja. Trau mich nicht. Wer kennt es nicht, diesen Mut damals, also wenn man seine Hausaufgaben nicht gehabt hat, da brauchte man keinen Mut für. Und wenn man die gemacht hat, dann brauchte man Mut. Und die Victoria hat auch mal sowas gesagt, ne, dass manche Leute, manche Frauen sich überwinden müssten, überhaupt noch rauszugehen oder so. Mut aufbringen. Zu machen ist ein Teil davon. Hauptsache, wir meinen es ernst. Sich unsicher und unwohl zu fühlen, ist Teil der sogenannten weißen Zerbrechlichkeit. Wer fühlt sich denn ständig unsicher und unwohl? Eigentlich nicht die Weißen, sondern das sind eher die Leute, die sich als POC, BIPOC oder sonst irgendwas bezeichnen. Non-binär hast du nicht gesehen, die ständig sagen, oh, wenn jetzt dieser Elon Musk nach Berlin kommt, ziehe ich da weg, sonst fühle ich mich nicht mehr sicher und solche Sachen. Das kommt doch aus der Ecke. Ist es wieder Projektion oder seid ihr einfach so simpel, sag ich mal vorsichtig? Ich finde es interessant, dass selbst wenn er mit diesem Lernen, Mut, Demut, Ausdauer recht hätte, uns selbst radikal zu hinterfragen, auch auf ihn trifft nichts davon zu. Und was bedeutet es, eure Solidarität zu zeigen, wenn sie sich auf eine Demo beschränkt, aber nicht darüber hinausgeht? Was tut ihr an den Tagen, an denen ihr nicht auf der Straße demonstriert? Wenn ihr nur auftaucht, sobald der Mord an schwarzen Menschen trendet, dann seid ihr nur ein weiteres Problem im Kampf um Racial Justice, sagt Black Lives Matter Berlin. Denkt dran, ihr müsst jeden Tag für die Interessen von Leuten kämpfen, mit denen ihr gar nichts zu tun habt oder die ihr nicht kennt oder die euch vielleicht sogar auf den Sack gehen mit ihrem Geheule. Und das ist natürlich auch immer abhängig von irgendwelchen radikalen Lesearten, möglichst negativen Lesearten von der Gesellschaft. Ja, das ist die beste Art und Weise. Mut zum Lernen, sage ich da nur. Ich dachte, man muss entlernen. Wie war das? Unpack your Rucksack. Unlearning. Die 10 Punkte, in 10 Punkten zum Systemwandel. Oh Gott, mir ist jetzt schon schlecht. Erstens, wir müssen Betroffenen zuhören. Aber wenn die immer nur so einen Scheiß reden, wie Hengame oder Malcolm oder die Frau Dushime oder die Frieda Ackermann, warum soll ich denen noch weiter zuhören? Ich kenne das Gelaber ja doch inzwischen. Ja, im Fernsehen machen sie das so rum. Es gibt so viel Expertise, die häufig übersehen wird. Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, neue deutsche Organisationen, inspirierende schwarze Frauen, Professor Dr. Maisha Maureen Aumer und viele mehr, die hier aufgelistet sind. Expertise? Das ist Klientel. Also das sind Lobbyisten. Das ist keine Expertise. Sorry, das sind Lobbyisten, die für ihre Klientel möglichst tolle Möglichkeiten in Deutschland schaffen wollen, verstehe ich, ist aber, es gibt auch keine Lobby, die sagt, alles muss mit Weißen besetzt werden. Das ist so ein bisschen komisch alles. Lernreise, kritisches Weißsein, antirassistisch, denken lernen. Ja, wir sind Teil des Problems. Denken lernen, leck mich am Arsch. Das ist gut. Wir müssen aktiv lernen, AntirassistInnen zu sein, wie wichtige AktivistInnen, wie Tupoka Ojet und Noah Sow, nicht müde werden zu betonen. Daran denken. Durch Lektüre, Gespräche und Weiterbildung, hörst du zu, Tobi, können wir lernen, unsere privilegierte Position wahrzunehmen. diese Lernreise muss individuell und im Kollektiv stattfinden. Das muss in die Köpfe der Leute, bis in den letzten Winkel der Lebensrealität. Antirassistische Übungen müssen in alle Weiterbildungsangebote eingebaut werden. So, meine Damen und Herren, wir treffen uns heute hier. Wir haben uns getroffen, um ein bisschen was über Excel zu lernen, aber zuerst, du Rassistensau in der ersten Reihe, was ist dein Privileg? Boah. Ist gleich Summe Range. Und dann kommen hier Bilder von diesen ganzen tollen Büchern, die wir auch schon seit Jahren immer die gleichen. Das Buch von der Hesters, Heimat ist, eure Heimat ist unser Albtraum, White Fragility von Robin G. Angelo. Dieser ganze Betroffenheitsscheiß. Oh. 8 von den Büchern besitze ich. Ich bin darauf nicht stolz. Aber Oppositionsrecherche ist wichtig. Hast du das Schwarzer Feminismus? Schwarzer Feminismus nicht. Aber viele von den anderen. Ja, auf jeden Fall dieses Exit Racism, was ich da sehe, das hat letztens die eine Feministin von der FDP verteilt. Ja, genial. Hm. Schwarz, nachfolgend immer groß geschrieben, soll darauf aufmerksam machen, dass es kein wirkliches Attribut ist, also nichts Biologisches, sondern dass es eine politische Realität und Identität bedeutet. Auch hat Schwarz den Vorzug, dass es ein selbstgewählter Begriff ist und keine Zuschreibung. Ihr wisst aber schon, was Negro bedeutet, oder? Seid ihr einfach... Ihr ignoriert einfach alles, was nicht in euer Weltbild passt. Es wird einfach wegignoriert. Das Konzept von Melanin ist Ram. Ja, vor allem nicht biologisch. Das kommt noch dazu. So. Ignorance is your new best friend. Echt. Schwarz ist ja schon eine Zuschreibung für Lichtlosigkeit oder so. Menschen so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden wollen, ist keine Frage von Höflichkeit, auch kein Symbol politischer Korrektheit oder progressiver Haltung. Es ist einfach eine Frage des menschlichen Anstands. Die Unbenannten sind Menschen, deren Existenz, ich kann nicht weiterlesen, wenn es nicht scrollt, nicht hinterfragt wird. Sie sind der Standard, die Norm, der Maßstab. Hä? Heim die Alpha und die Omega oder so. Oh Mann. Menschen, die Unbenannten sind Menschen, deren Existenz nicht hinterfragt wird? I don't get it. Ja, so Leute, deren Existenz nicht hinterfragt wird, sind, also kann man zum Beispiel sagen, einer, der eindeutig jetzt von anderen als Mann identifiziert sind. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich sehe gerade mal, warum ich es nicht verstehe. Das ist von Kübra. Ja, weil das so gemeint ist, weiß ich auch nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich das, was sie wieder meinen. Ja, also ich glaube schon, du bist da genau auf der richtigen Fährte. Das ist halt dieses Ding mit von wegen bla bla bla. Hier, wie hieß die, die das geschrieben hat? Hier nicht die Butler, sondern die andere, auf die sie sich da irgendwie bezieht. Beauvoir, genau, von wegen Second Sex und so. Und man wird gemacht. Also ja, man wird gemacht erzogen. Und das Männliche ist halt der Default und alles andere ist dann... Soziolinguistischer Konstruktivismus, ja, genau. Sagt der Fachmann dazu. Und dieses Kübra-Gemischei-Buch Sprache und Sein, das ist quasi das ist die Antithese zum Dingens hier, zum, wie heißt unser Lieblingsautor mit dem besten Buch? Blank Slate, Steven Pinker, genau. Weil die genau diese Sachen, die da drin stehen, halt auch mit inklusive diesen hier mit dem, nicht nur mit dem unbeschriebenen Blatt, sondern auch mit den edlen Wilden, das kommt da auch vor bei der Gymnasie, die edlen Wilden, wie toll die sind. Und das ist halt irgendwie biologistisch definiert oder so und das Gewünschte dann irgendwie nicht oder so. Was mir gerade so auffällt, Zitat aus dem Buch Sprache und Sein, eines der Hauptwerke von Heidegger heißt Zeit und Sein. Ich wusste gar nicht, dass die Gymnasie auf dem Heidegger-Trip ist. Ja doch, dort würde ich sie vermuten. Ich habe ihr Buch zwar noch nicht gelesen, aber ich habe es schon gekauft. Also weiß ich nicht. So zu nennen, Sprache und Sein, das ist irgendwie, wenn einer was weiß und dann das aufschreibt, dann ist das, kann man das vielleicht so nennen, aber doch nicht von Gemüse. Nein, das kommt alles aus der Sprache, kommt das raus, das Sein. Ja, genau. Da hat ja schon einer gesagt, es werde Licht und, und dann war das so. Sprachsein nennen oder Seinsprache oder so. Das hat die Bombe in Darkstar auch gesagt. Sprache kritisch reflektieren und verändern. Nein, nein, nein, nein, nein. Gegen rassistische Narrative angehen. Nein, auch das, also, weil für euch fangen rassistische Narrative bei der Mohrenapotheke an und dagegen möchte ich nicht angehen. Das ist gewachsene Sprache, die man nicht zerhacken sollte. Einige deutsche Wörter, die genutzt werden, um schwarze Menschen zu beschreiben, triefen vor Imperialismus, Kolonialismus und Ethnozentrismus. Mzungu zum Beispiel, ja, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, was so viel heißt wie weißer Mann. Und Bitchen. Sprache löst nicht, das Problem ist aber ein wichtiger Baustein. Denn Sprache beeinflusst unsere Wahrnehmung, citation needed, und zeigt unsere Haltung. In der deutschen Medienberichterstattung wird immer wieder deutlich, dass davon ausgegangen wird, Deutsch sei gleichbedeutend mit Weiß. Rassistische Bilder und kulturelle Aneignung in Kinderliedern, Reimen und Spielen prägen unsere Wahrnehmung. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Es braucht auch sichtbare Korrekturen. Filme etc., die rassistisches Gedankengut vermitteln, müssen mindestens als solche gekennzeichnet werden. Achtung! Otto, der Film, enthält rassistisches Gedankengut. Nein, will ich nicht. Ja, und das, nur weil ihr das so seht. Fuck off. Das ist ja quasi dieser Krempel mit Alien und so, ne? Ja, was sie da auch irgendwie schon meinten, von wegen Rassismus. Achtung, Warnung, Rassismus. Ja, und ich meine, also gerade, wenn man das jetzt alles voraussetzen würde, so, also wie die das meinen, dann ist ja eigentlich gerade dieses Ganze den Leuten ständig erklären, so ja, und hier ist Rassismus drin jetzt in diesem Kunstwerk und dieses Kunstwerk ist irgendwie rassistisch und so. Also wenn sie damit jetzt erreichen wollen, dass die Leute weniger Rassismus irgendwie machen, dann ist das auf jeden Fall der falsche Weg, weil ja, so zwingst du die Leute jetzt alle und sagst ihnen so, ja, hier, das ist übrigens schwarz, so, ne, das ist schwarz und das bedeutet jetzt irgendwas hier für Menschen auch und so, ne, da hatten wir ja auch mal diesen Artikel aus dem englischsprachigen Bereich, dass das angeblich wegen der Hautfarbe vom Alien und vom Predator irgendwie, das dann rassistisch ist oder so. Und damit packe ich den Leuten das so erst recht in den Kopf, dass sie ständig irgendwie von wegen so, ja, ist doch total herabwertend dann von den Leuten so, schwarze Leute sind schon irgendwie, werden herabgewertet hier und so, ne? Also, das denk da mal drüber nach. Immer mal schön, ne? Denk an den pinken Elefanten, so. Ich habe heute ein Filmchen vom Guardian gesehen über Anime und wie die Schwarzen da rassistisch im Anime behandelt werden. Und da sagt dann eine Dame, sagt halt, dass die japanische Darstellung von Schwarzen halt von der amerikanischen Darstellung von Schwarzen aus Minstrel-Filmen und Disney und Warner-Cartoons in die japanische gewandert ist. Und man bräuchte sich als Blaupause ja nur mal die Darstellung der Schwarzen im Dschungelbuch ansehen. Dann habe ich einen kurzen Moment gestutzt und innerhalb von 3 Sekunden versucht in meinem Kopf irgendwie die Schwarzen im Dschungelbuch zu finden und dann blenden die tatsächlich King Louis und seine Affen ein. Du wie du, ich will nicht sein wie du. Und ich dachte mir so, ich habe den Film so oft gesehen, ich habe den als Kind geliebt und aber wer zum Teufel kommt denn auf die Idee, dass das Schwarze sein sollen? Das sind Affen im indischen Dschungel. Wenn man selber rassistisch ist, kommt man auf so eine Idee. Das kann das erklären. Übrigens auch große Kunst, dieser Anime-Dings vom Guardian. Ich wollte ihn schon einreichen für morgen, aber er ist leider auf Englisch. Also, was da wieder vom Stapel gelassen wird. Ja, die machen die so mit dicken Lippen und so, sagt die eine Frau und hat komplett überschminkte, knallrote, große Lippen so dabei. Weißt du, die, wie können die sie, also sowas. Naja. Empowerment und Teilhabe für Schwarze. Wir kommen jetzt zum Geld. Oh, Empowerment, bla bla bla, Programme, Sichtbarkeit und Teilhabe in Führungspositionen. Nicht irgendwie in allen Jobs, das ist wie bei Frauen. Die Quoten brauchen wir nur da, wo es Geld zu holen gibt. Es braucht geschützte Räume, in denen keine Diskriminierung oder Infragestellung stattfindet. Die gibt es in der Demokratie nicht. Alter, verdammter Schwede. Alter Schwede, was zum Teufel geht hier ab? Was ist los mit euch? Wer hat euch ins verdammte Hirn geschissen? Wo keine Infragestellung stattfindet, wo keine Infragestellung stattfindet, wo keine Infragestellung. Ja, ich weiß, ihr meint wahrscheinlich damit Infragestellung der Daseinsberechtigung dieser Leute, aber tut mir furchtbar leid, das, worauf es hinausläuft, ist Infragestellung von eurer super tollen Ideologie hier und euren ganzen Annahmen und so, die infrage zu stellen, weil ihr das ja auf diesen Sockel da gehoben habt, dass das quasi gleichbedeutend ist, mit den Menschen ablehnen, diese Ideologie abzulehnen, die ihr vertretet, und dieses Opferdenken abzulehnen oder zu hinterfragen oder so. Keine Diskriminierung oder Infragestellung stattfindet. Alter Schwede, ey. Und das sind Leute hier, die was mit Hate Speech zu tun haben. Müssen wir uns gleich nochmal genau angucken. Ich hatte ja vorhin das schon irgendwie gesagt, aber ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Das will ja keinen Quatsch erzählen, aber dieses Netz ist irgendwie verbunden, auf jeden Fall, mit den Hate Speechern. Ja, es ist sehr geschickt. Das Interessante ist ja auch, dass das Netz wird von der Mercator-Stiftung gefördert, und wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hatte die Gemüschei ihr Studium finanziert über ein Grant von der Mercator-Stiftung. Ja, da erinnere ich mich auch dran, ja. Im Auge behalten, diese Vielfalt feiern und fördern. Wie kann man jemandem oktroyieren wollen, was er feiern soll? Diese Vielfalt sollten wir feiern. Ja, aber es gibt auch Leute, die sind da negativ von betroffen. Es gibt Leute, die finden keine Wohnung, weil der Wohnungsmarkt im unteren Bereich komplett leergefegt ist. Es gibt Leute, die haben Probleme in ihrer Nachbarschaft. Es gibt Leute, die werden verprügelt, gestochen, vergewaltigt. Es gibt so viel Scheißdreck, die diese Vielfalt halt auch anrichtet, wenn man ehrlich ist. Ich meine, Schweden und jetzt auch neuerdings Frankreich nennen das ja sogar mal beim Namen. Der Macron hat den Islamismus angeprangert, was ich schon sehr mutig finde von ihm. Ja. Wenn es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein soll. Aber den Leuten vorschreiben, dass sie irgendwas feiern sollten. Das haben wir in der DDR gemacht, Leute. Doch wachsen in Deutschland viele Kinder mit Migrationshintergrund in Anführungszeichen auf, denen von klein auf das Gefühl gegeben wird, diese Vielfalt bedeute einen Makel statt Reichtum. Diese Vielfalt sollte auch durch EntscheidungsträgerInnen repräsentiert werden. Entsprechend müsste jede PolitikerIn eine Einwanderungsgeschichte haben, ebenso in der Polizei, in der Justiz, der Bundeswehr, der Medienlandschaft. Ihr versteht es einfach nicht, wie Demokratie funktioniert, oder? Meine Vorfahren sind aus dem Schwarzwald nach Stuttgart gewandert. Schwarzwald, das heißt Wald of Color. Das auch mit der Scheiße. Und dann wurde er diskriminiert, oder wie? Bestimmt, das ist ein paar hundert Jahre her. Heidegger hat auch im Schwarzwald gewohnt. Alles schrecklich. Aus dem Schwarzwald kommen immer komische Leute zu uns. Betroffene besser schützen. Wir brauchen konsequent umgesetzte Antidiskriminierungsgesetze auf Bundes- wie Landesebene bezüglich aller Lebensbereiche. Seid ihr noch ganz dicht? Alle Lebensbereiche, ja. Das sind immer die besten Ansagen. Schön radikal, alle Lebensbereiche, nichts in Frage stellen. Wir brauchen aber auch Antidiskriminierungsgesetze. Wir sind hier wieder beim Bett des Prokrustes. Wir brauchen auch Antidiskriminierung in allen Lebensbereichen für Leute mit kurzen Beinen und für Leute mit zu langen Beinen. Und für Rothaarige und für Brillenträger und für. Betroffenen Beratungsstellen brauchen langfristige Finanzierung. Gebt mir viel Geld. Betroffene von Rassismus müssten, und ebenso wie Engagierte, die sich für Antirassismus einsetzen, müssen konkrete Schutzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Melderegistersperren, schneller und mit weniger Hürden in Anspruch nehmen können. Wir sind alle gleich, nur manche sind gleicher. Steht, glaube ich, auch so draußen an der Scheune. Ich gehe gleich nochmal nachgucken. Daten erheben, Forschung finanzieren. Geld für mein Steckenpferd. Ach Gott. Das Projekt Afrozensus, eine Umfrage, die sich an schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen richtet, die in Deutschland leben. Ich dachte, schwarz ist nur so ein Konstrukt. Wie könnt ihr dann eine Umfrage machen? Das ist nur ein, ach Gott. Auf Basis der Ergebnisse werden konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung und für mehr Teilhabe formuliert. Ihr meint, es werden Forderungen danach formuliert, hoffe ich. Weil in der Demokratie machen wir das etwas anders. Den deutschen Kolonialismus aufarbeiten. Das Wissen darüber, dass Deutschland eine brutale Kolonialmacht war, ist in der Gesellschaft kaum vorhanden und muss individuell erarbeitet werden. Wir brauchen eine institutionelle Verankerung in den Lehrplänen der schulischen und außerschulischen Bildung sowie Forschung an deutschen Universitäten. Das ist sehr wichtig, denn unser Denken und unsere Politik sind bis heute durch diese vergessene Phase. Was denn? Wie kann denn etwas durch eine vergessene Phase geprägt sein? Sehr wichtig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich möchte auch dazu sagen, Deutschland war doch eine der kleinsten Kolonialmächte und auch im Vergleich eine der harmlosesten. Also, soweit ich weiß, haben wir einen Völkermord in unserer Kolonialzeit begangen. Da gibt es andere Staaten, die haben ein paar mehr auf der Liste. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn man sich das anguckt, da würden einem noch tausend Dinge mehr einfallen. Also, ich bin ja auch nach wie vor total waff darüber, dass man in so Jahren, wo man sich über Hate Speech aufregt, dann gleichzeitig noch irgendwie Lutherjahr feiert oder so mit dem ganzen Bullshit, den der von sich gegeben hat zu seiner Lebenszeit. Und da kannst du dich auch dazu bekennen und gibt es an den Schulen und gibt es alle möglichen Leute im Bundestag schmücken sich mit dem ganzen Krempel. Man kann da irgendwie Stiftungen haben und dieses ganze Zeug. Ist auch ja so Randkram, irgendwie wo einen Leute komisch angucken, obwohl das alles komplett belegt und nachvollziehbar ist. Und ja. Also da gibt es wahrscheinlich tausend Dinge, die einem da irgendwie einfallen, die irgendwie nicht richtig betrachtet werden oder so. Ich sag dann nur, dieser Typ, nachdem sie jetzt diese Mohrenstraße in Berlin da umbenennen wollen, der ja auch diesen Begriff Mohr selber benutzt hat in seinen Arbeiten und so. Das ist so ein klarer Fall davon, wo sie sich da wieder auf die Schnauze gelegt haben mit ihrer super tollen euphemistischen Tretmühle. Wir brauchen Lernorte, in denen koloniales, antirassistisches Denken und seine Konsequenzen erfahrbar werden. Schwurbel, Schwurbel, Geld, Geld. Da wirst du dann auch ausgepeitscht, oder? Oh ja, cool. Muss ich das nicht mehr bezahlen? Ja. Antirassistische Arbeit beginnt im eigenen Umfeld, in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, an Arbeitsplatz und so weiter. Leck mich am Arsch. Das ist auch nicht mehr. Unangenehm und ruiniert vielleicht den Abend, aber den schwarzen Menschen sterben wegen diesen Vorurteilen. Und da muss ich direkt einhaken, weil alles, jede Ideologie, jede Religion, jeder, der angeschissen kommt und sagt Familie, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Arbeitsplatz ist Kult. Zum Teufel weg. Kult-Mindset von Leuten, die dich hardcore indoktrinieren wollen, dass du auf jedem Level von sozialer Verbindung, die du hast, eine bestimmte Ideologie oder Aussage äußerst, damit du es im Idealfall dir mit allen verscheißt und dich komplett abkapselst und dann nur noch in Aktivistenkreise gehst. Das ist Kult-Mindset 101, Familie, Freundeskreis, Arbeitsplutz. Ja, und vor allen Dingen auch bei dieser ganzen Scheiße, was haben wir vorhin gehört, irgendwie, wir werden in 20 Jahren über sie lachen, das ist aber ein Angriff oder so und diese ganzen Zeug, was die alle schreiben mit ihrem Infragestellen und alles ist immer, wenn du meine Pronomen nicht benutzt, dann stellt es meine Existenz in Frage und dieser ganze Humbug und jetzt kommen sie hiermit von wegen so, ja, aber hier bei euch immer schön Bein ran hier und wenn das unangenehm ist und vielleicht den Abend ruiniert, das ist aber richtig, weil ansonsten sterben wir ja alle. Also unappetitlich. Also emotionalen Erpressung, dir eine Handlungsweise aufzwingen, die, wie gesagt, das Hallmark, also das Einstellungsmerkmal von einem Kult ist. Also läuft. Du wirst auf jeden Fall der beliebteste Typ auf allen Partys, wenn du das befolgst. Also vor der Tür von den Partys. Ich wollte gerade sagen, da wird er noch nicht reingelassen. Solidarität und Zivilcourage zeigen. Schweigen stärkt diejenigen, die Rassismus verbreiten. Zivilcourage ist auf allen Ebenen zentral, sowohl analog als besonders auch im Netz. Ja, das bedeutet halt nur wieder, nur auf der einen Seite Zivilcourage, nur auf der einen Seite Gegenwehr. Der Ohanwe kann weiter lästern und hetzen und die Hengame kann weiter lästern und hetzen. Das ist völlig egal, weil People of Color können ja keinen Rassismus haben. Lokales und globales Handeln für Gerechtigkeit. Reparationen wären nur fair. Alter. Machen Sie das nicht in Kalifornien jetzt sogar? Habe ich irgendwo gelesen, dass Sie damit anfangen wollen. Reparationen wären nur fair. Wie weit wollen wir zurückgehen? Ich hätte dann gerne irgendwie für die linksrheinischen Gebiete und die Verwüstung rechts des Rheins durch Augustus Folgende von den Italienern größere Summen Bargeld gewollt. Also. Ja, die Franzosen sollen mal für das dämliche Christentum hier in Norddeutschland bezahlen. Ich wäre mir fast sicher, wenn die Polen Reparationen von den Schweden verlangen würden, die würden es zahlen. Von den Schweden können wir aber auch fordern. Denk an Gustav Adolf, 1618, 1648. Der hat hier auch ganz schön gewütet. Ja, aber ich bin Protestant, ich muss den gut. Ja. Ich bin Team Wallenstein, Team Tilly. Nur damit das klar ist. Ja, nee. Unser Wohlstand basiert auf jahrhundertelanger Unterdrückung und einem System der institutionellen Ungleichheit weltweit. Nein. Es braucht Reformen unserer internationalen Systeme und viele große und kleine Schritte. Das ist halt ein marxistischer Gedanke, wie Wohlstand entsteht. Also. Ja, genau. Also genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Das böse Wort mit M. Ja, was anderes ist das nicht. Genauso wie weltweit, ja. Aber auf der anderen Seite habt ihr dann wieder super tolle Ideen, wer da wo dran schuld ist und wer da wie die Opfer sind. Aber alles weltweit. Ja, und alles in allen Gesellschaftsbereichen, ne? Das haben wir übrigens auch schon mal beim Bundesfamilienministerium, glaube ich, gelesen. Nee, das steht bei im Grundsatzprogramm der SPD, steht das mit den Gesellschaftsbereichen, die man alle umbauen muss für die menschliche Gesellschaft und damit man die männliche Gesellschaft überwindet. Und extra für Sorry Meet Again möchte ich sagen, pro-europäisch ist nicht Rassismus, sondern Selbsterhalt. Ja, wurde ich mal gesagt habe und du nicht weiter denkst. Ich würde es nicht sagen wollen oder dürfen. Netz ist ja eine ganz interessante Erfindung. Ja, total gut, oder? Netz. Was tut das Netz? Ist Teil von einer Aktiengesellschaft, die gemeinnützlich ist. Also ganz komische Konstruktion. Was seid ihr so leise auf einmal, Ebel und Mammon? Ich bin leise, soll ich schreien? Kulturmarxismus! Wir setzen uns für Solidarität, eine respektvolle Diskussionskultur im Netz und gegen Vorurteile ein. Ja, nee, tut ihr nicht. Und wenn, dann nur einseitig. Ihr werdet garantiert sofort auf das alte weiße Männer-Narrativ aufspringen. Ihr werdet sagen, mit denen diskutiert man nicht, es gibt hier keine zwei Seiten. Und Vorurteile, wer sagt, alle Deutschen sind per se rassistisch, der ist nicht gegen Vorurteile. Wir führen Hintergrundgespräche mit EntscheidungsträgerInnen aus Tech-Plattformen und Politik. Sag mal, wer hat das geschrieben? So aktuell auch im Kabinettsalter. Das war letztens auch so eine Feministin, die irgendwie geschrieben hat, so ey, Twitch mit Montana Black oder so. Müssen wir ja, löscht ihn mal. Müssen wir uns mal wieder unterhalten, ja. Wobei das aber auch irgendwie sich so groß machen sein könnte. Aber zu dieser Geschichte hier auf jeden Fall Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Ich denke mal, das wird das Ding gewesen sein, wo jetzt diese wunderbaren Updates fürs Netz.de, die offensichtlich nicht verfassungskonform sind, da jetzt rausgekommen sind. Also top Arbeit, kann ich dir nur sagen. Was auf jeden Fall noch interessant wäre, ich weiß jetzt nicht, ob das diese, ach so, es gibt hier nämlich auf der Hauptseite von denen kann man AkteurInnen des Netzes aufrufen. Da ist noch ein Test über Vorurteile. Wow. Vielleicht gehst du mal. Ach, guck mal, Hannah Gleis hat das geschrieben, weiß ich es auch mal. Die würde ich keine Texte mehr schreiben lassen. Projektleiter meine. Ich wusste ehrlich gesagt, dass es sowas gibt. Eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Was zum Fick? Still basteln, ey. Stark. Was zum Teufel ist? Steht da echt ja, Umspannwerk GmbH? Gut.org. Also bei speakerin.org ist ihr Themenschwerpunkt Vernetzung gegen Hassrede. Sie spricht Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch. Standort Berlin. Chris, ich habe dir gerade noch mal einen Link zu dem, was ich noch zeigen wollen würde, in die Gruppe gepostet. Ist halt jetzt nicht als Archiv, aber es geht wahrscheinlich auch nicht. Seit 2017 Better Place Lab, Projektleitung, das Netz, Vernetzungsstelle gegen Hate Speech, Community Building der Engagierten gegen Hass im Netz, strategisches Networking mit Stakeholdern aus Wirtschaft und Politik, Recherchen zu politischen Entwicklungen, Advocacy zu zivilgesellschaftlichen Positionen, Repräsentation des Projektes nach außen, Vorträge, Interviews, Konferenzen, Durchführung von Workshops, Moderation bei Veranstaltungen, Kommunikation und Social Media, Project Management, Verwaltung der Fördergelder, Wirkungsanalyse. Also wenn ich eine Berufsbeschreibung sehe und da mehr als drei Dinger sehe, denke ich mir immer so, wow, muss ja richtig wichtig sein, aber es scheint ja Mädchen für alles zu sein. Also die wirken dann vielleicht doch größer, wie sie sind. Also halt Fördergelder abgreifen. Also. Und hier haben wir die Liste der Halal-Organisationen im Netz. Da haben wir ganz alte Bekannte, das No Hate Speech Movement, ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Denknet, was für ein Hessen eigentlich ziemlich lustig ist, weil hier Denknet macht was anderes halt. Also, ja. Wir würden das als verneinen. Denknet frisst den Kram, den wir dir hier, aber ich meine, die kommen aus Bremen, die können kein Hessisch, ich verstehe das schon. Aufstehen gegen Hass im Netz. Jugendschutz.net, auch ganz zufällig wieder alte Bekannte hier überall. Dann eine Einzelperson, die mir jetzt nichts sagt. Demokratielabore. Alles, wo Labore unten dran steht und wo kein Labor, also im Sinne von Medizin oder Biologie dahinter steht, finde ich total lächerlich. Netzlaboranten. Den Arsch habt ihr offen. Medienblau. Eine gemeinnützige Agentur, die sich durch die Synergie moderner Pädagogik und professioneller Medienproduktion auszeichnet. Schwafel. Amadeo und To, ach, guck mal. Alte Bekannte. Annetta. Die Amadeo und To, die Stiftung ist auch dabei. Und Beltauer News. Ist das nicht redundant irgendwie? Pädagogische Ansätze und Gegenrede machen wir. Es gibt über 9 Seiten davon. Ja. Gündula. Das, was ich eigentlich auch herausstellen wollte. Wie viele, unsagbar viele digitale Helden, wieder eine Einzelperson, die ich nicht kenne. Nummer gegen Kummer. ROG, Agency for Open Culture and Critical Transformation GmbH. What the fuck? Das hört sich schon so echt. Das, Agency for Open Culture and Critical Transformation. Ich wette mit dir, ich google das jetzt und da ist Soros drin. Das wette ich mit dir. Das hört sich einfach nach der Lingo an. Dann haben wir Pinky Stinky, die kennen wir ja auch schon ewig. Ach so. Das daneben ist viel interessanter. Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg, was da gerade war. Das, was mein Rassismus-Workshop veranstaltet hat. Ach, guck. Sie sahen so Alpha Omega. Mit Herzschlange beißt sich selber. Ja, ohne ganze Haufen wieder bei. Das ist ja das Tolle. Die verschaffen sich alle gegenseitig irgendwie ihre Habe ich den Mund zu voll genommen mit meinem Soros? Nicht, aber. Man müsste halt die jetzt alle einzeln wieder überprüfen, aber ich wette, du findest da irgendwo Soros. Deutsche Staat ist im Kopf machen. Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Alles. Hannes 3 sagt mir nichts. Saferinternet.de. Beschwerdestelle, wie immer ein schlechtes Logo. Aber war der Lai nicht dieser Typ, der bei dieser Werbeagentur rausgeflogen wurde? Nee, der hieß anders, glaube ich, oder? Ist das nicht der von diesem wir sind hier oder so? Ich bin hier, oder wie hieß das? Ich bin hier, doch, das ist er doch. Ich bin hier. Was meint das? Der von Ich bin hier, genau. Na, ist noch jung. Ja, der hat doch probiert, irgendwie Axel des Guten und Tichy und so die Werbekunden wegzunehmen. Und Scholz and Friends hieß, glaube ich, die Werbung. Ja, genau. Ja, genau, Scholz and Friends. Großen. Oh, Respekt, Ausrufezeichen. Noch mal das Demokratiezentrum Baden-Württemberg. Das gibt es öfter offensichtlich. Hooligans gegen Satzbau, mediale Pfade, Eco-Beschwerdestelle, medienplusbildung.com, Hate Breach. Da könnte ich auch durchdrehen. Ja, das ist auch ein Mediengruppe. Menschen in Nordhessen. Ach du Scheiße. Don't be silent, Berlin. Die junge Islamkonferenz. Das ist ein grausames Logo. Don't be silent. Die junge Islamkonferenz finde ich jetzt aber auch nicht besonders kreativ. Werte leben online. Oh. Gesicht zeigen, gemeinsam gegen den Hass. Muutos heißt Finnisch und heißt Veränderung. Netzteufel. Ein Projekt der Evangelischen Akademie zu Berlin? Und die nennen sich irgendwas mit Teufel? Das ist ja. Ja, die treiben den aus, den Netzteufel, das sag ich dir. Ja, sind wir wieder beim Luther. Wahrscheinlich ersetzen die Hate Speech durch Luther-Zitate. Love Speech, No Hate, No Fake, Videoblogs gegen Hate Speech und Fake News im Netz. Oh Gott, Flüchtlinge mitnehmen, teile dein Ticket. Okay. Selma, Hacking Hate. Bild machen, Workshops im Bereich der primären Islamismusprävention. Okay. Das hört sich ja fast sinnvoll an. Aber darf man sich als Muslim, darf man sich doch gar kein Bild machen. Das ist doch das Problem. Memes. Woher kommt... Warte mal, was war das, Katzen? Oh Gott. Das ist ja Brotnik-Niveau. Die haben wahrscheinlich den Brotnik-Vortrag gesehen und haben das gesagt, jetzt... das kann ich auch mal machen mit so einer Katze und einem schlauen Spruch. Das soll jetzt was gegen Islamismus machen, oder wie? Und dann gucken alle, wie surprised Pikachu, gell? Und dann begegnet dir demnächst immer so ein Argument. Einer meinte, wie bei einer Katze fragst du auch nicht, wo sie herkommt oder so. Ja, in der Nacht sind alle Peace overseas. Schwarz und groß geschrieben. Was haben Hasskommentare mit extremistischen Positionen zu tun und was lässt sich dagegen tun? Gegen was? Gegen die Hasskommentare, gegen extremistische Positionen oder gegen die extremistischen Positionen? Man weiß es nicht. Muss ich vorstellen. Unsere Ansprechpartnerin, Ansprechpartnerin ist so white. Oh, da guck mal, unser Team. Team so white. Oh, und so viele. YouFuck.de Jugendkultur in Islam und politische Bildung. YouFuck.de Meme dir deine Welt. Ach ja. Ich glaube irgendwie nicht, dass es gegen Islamismus helfen wird. Also keine Ahnung. Islamismus-Meme oder so. Hall of Fame. Ja genau, komm. Hey, kann ich mal deine Haare anfassen? We don't do that here. Ich erschieße mich. Ja, musst du halt die lesen, aber das kann nehmen. Und dann erklären die das ja auch noch direkt, oder wie? Oh Gott, Ja. Wissen die nicht, dass es das Schlimmste ist, was man tun kann? Ja, wenn das was hat das mit Islamismus zu tun? Warte, die setzen sich für Frieden und Liebe ein und dann zeigen sie das Meme, wo DeGeneres, also jemand Progressives, mit Bush zusammen ein Spiel angucken kann. Also sozusagen das Hallmark oder das Einstellungsmerkmal von Zivilisation, dass du komplett unterschiedlicher Meinung sein kannst, zusammen dir ein Spiel anguckst. Also, weißt du, die Menschlichkeit im anderen siehst, im politischen Gegner, den nicht in menschlich, sondern Nein. dich zusammen triffst und ein Kackspiel anguckst, so. Und das, da guckt das Meme böse. Und das sind aber die Menschen, die sich für Frieden und Liebe in der Welt einsetzen. Und wo Thunfisch den Trump böse anguckt, das ist das Richtige. Wow. Ich glaube, die Tante hat das Meme einfach nicht verstanden. Frieden und Liebe bei gleichzeitig Zero Toleranz oder so. Ja. Ich will es eigentlich nicht sagen, aber the left can't meme. Ja. Was soll das bedeuten hier? Was hat das mit Islamismus zu tun? Warum tun wir das? Das ist aber auch klar, wenn die Zielgruppe ist, ne? Schule, Freizeit. Fünfmal am Tag beten ist eine simple Sache. Fantastisch. Ja, und wenn er dann im Sportunterricht umkippt, ist das nicht unser Problem. Also wir sehen hier gerade Boromir, you can't simply walk into Mordor, und da steht, ich sage es nur noch einmal, wir können nicht mal Wasser trinken, wenn wir fasten. Gündula. Ja, Islamismus, nur das ist halt deine eigene Entscheidung, was du da machst. Und es wäre schön, wenn du die aus der Öffentlichkeit raushalten würdest, weil Religion hat da nichts zu suchen. Also sie machen jetzt Memes, was konservative Muslime ansprechen sollen, um die nicht noch mehr konservativ werden zu lassen, damit es ins Fundamentalistische abgleitet, oder? Das Fundamentalistische, ich kann es dir erklären. Was der Plan ist. Ja, ich kann es dir erklären, dass der Plan ist, Extremismus kommt daher, weil die Leute ja hier nicht angenommen werden, weißt du? Und du musst den Leuten ja erklären, dass sie mal endlich aufhören sollen mit ihren dummen Fragen. Und dann gibt es auch keinen Islamismus mehr, weil das ist ja der einzige Grund, warum irgendjemand islamistisch sein könnte. Das ist das Blaue, bitte. Ja, das wollte ich auch gerade. Genau. Das mit der Wasserpistole und der Sonne. Ja, genau. Da haben wir also einen Menschen, der mit einer Wasserpistole auf die Sonne zielt und da steht über der Sonne die Vollkommenheit des Propheten Mohammeds. Und über der Pistole, der Wasserpistole, steht irgendein Typ, der hässliche Karikaturen zeigt. Wenn das so wäre, dann wäre der Typ mit den hässlichen Karikaturen ja kein Problem und er könnte den in Ruhe lassen. Ach nein. Dann hätte ich einen Haufen Tote in Paris gehabt, wenn ihr so denken würdet. Das ist einfach peinlich. Ja, aber das Meme, das soll ja Toleranz zeigen, dass das eben nichts bringt mit den Karikaturen. Ich finde schon, dass das was bringt. Das zeigt regelmäßig, welchen Geisteskind die Leute sind. Und unter Rassismus haben sie das einsortiert hier. Unter Rassismus. Wie, warte, das Bild ist Rassismus. Silber so entlarvt. Bitte. Warte, die Karikaturen sind Rassismus. Hä? Ich glaube, ich komme geistig gar nicht mehr mit. Nein, das ist sozusagen, du erinnerst dich doch noch, bei No Hate Speech hatten die doch auch so tolle Memes, die du anderen Leuten schicken sollst, wenn sie rassistisch sind. Und ich glaube, das ist auch einfach so, hier, das kannst du bei Hate Speech und Rassismus benutzen. Jetzt habe ich eine Frage, ist das die Anti-Islamismus-Prävention? Ja. Der Preis meinte, sind teilweise übersetzt. Also das ist aber was Englisch. Ja gut, wenn es zumindest übersetzt ist, dann, also vielleicht ist es ja dann noch ein Meme, was wirklich irgendwelche Menschen konsumiert haben. Das ist ja noch meine Hoffnung. Also, wisst ihr, wie ich meine, dass es nicht nur die gekünstelte Sache ist, sondern dass es tatsächlich noch was ist, was im Umlauf war. Also, weil bei No Hate Speech Ding gar nicht. Also, wenn du keinen Bock auf Kopftuch-Debatte hast. Ja, aber Debatte findet immer statt, egal was du machst. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch. Das wieder. Rassismus. Rassismus. Hate Speech. Es ist Rassismus, ja. von Jugendlichen aus einem Workshop in Berlin. Das große Problem ist halt, der Grund, warum man hierher kommt, ist, weil zu viel Kopftuch getragen wird. Und zu viel Kopftuch bedeutet zu viel radikaler Islam, zu sehr konservativer Islam, der den Fortschritt aufgehalten hat. Wir erinnern uns daran, dass zum Beispiel es verboten wurde, die Druckerpresse einzuführen. Das wollte man nicht haben. Deswegen gibt es auch so wenig Bücher, die ins Arabische übersetzt werden. Das hängt halt alles so irgendwie zusammen. Und wenn ich dann die Kopftuchdebatte sehe, dann ist es so, mir ist es egal, ob du das trägst. Aber das Ding ist halt einfach, der Grund, warum es viele in deiner Heimat tragen, ist der Grund, warum die Heimat so ist, dass du hierher gekommen bist. Danke und schön, dass du hier bist. Wir können eine Gemeinschaft machen, aber das Problem ist, im Idealfall soll doch in deinem Heimatland auch alles genial sein. Und das ist es halt nicht, weil halt zu viel Religion da ist, die im Staat mitmischt. So, das haben wir halt vorher irgendwann mal gerafft in Europa. Und als wir angefangen haben, Religion zurückzudrängen, ist es halt ziemlich gut geworden hier von Sachen Wissenschaft, Wissenschaft plus 5. Ja, wow, ich keine Ahnung. Freiheit. Ja, und Freiheit. Ja, ich wollte mir die ganze Liste durchgehen. Ja. Noch ein paar. Wenn man schön sieht, wie viel das ist. Kleiner 5, Studiumnetz Camp Act, Bundesverband der Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, Gegenargument.de. Der Camp Act hat, glaube ich, einen Macher, der uns bekannt ist. Reconquista Internet. Spannend. Wir haben einen Macher, der uns bekannt ist. Anstatt da jetzt alle durchzugehen, wäre es doch, glaube ich, interessanter, dass man mal guckt, was ein, zwei von denen so viel Geld kriegen und dann einfach, wie viel das insgesamt sind, damit man das mal hochrechnen kann. Ja gut, da musst du ja eigentlich nur diese Anfrage von der AfD zum Thema Demokratie leben, die ist genauer, als wenn du jetzt hier anfängst, das hochzurechnen sozusagen. Gegen Fake News, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Gadje Go Info. Viel Respekt Zentrum Essen. Essen, das ist doch da, wo der SPD-Politiker fast gekreuzigt worden ist, weil er gesagt hat, wir haben hier schon, der Stadtteil brennt schon, wir können nicht noch mehr Leute aufnehmen, oder? Ja, ich glaube, es ging um diese Suppenküche da, wie es heißt. Oder die Tafel, meinst du? Tafel. Anstand digital. Hate Speech im Internet ist nur der hässliche Gipfel eines alltäglichen Mangels an Respekt und Anstand im Umgang miteinander. Ja, stimmt. Die alten weißen Männer bäumen sich nur noch mal auf vor dem Tod, finde ich auch einfach eklig. Und wenn man sich in den letzten zwei Tagen angeguckt hat, wie gewisse Leute sich darüber freuen, dass ein führender Weltpolitiker aus einem Land jenseits des Atlantik sich mit Covid infiziert hat, dann weiß ich nicht, wer es ist, dem der Respekt fehlt. Oh Gott, Democratic Meme Factory, bitte, bitte. Friede Springer Stiftung. Auf der einen Seite die Bild-Zeitung rausgeben, auf der anderen Seite solche Vereine. Das ist schon irgendwie so ein bisschen wie so ein Feuerteufel der Bayer Feuerwehr. Ja, ich glaube, das ist auch dumb money bei dem Kram einfach. Mit der Gießkanne halt. Anerkannter Bildungsträger. Der ja, das finde ich viel schlimmer. Bildungsträger, verdammt nochmal. Bildungsträger für politische Bildung, dieser Krempel hier. Also, und die machen ja auch nur so ein Humbug hier irgendwie. Ja, Memes. Voll lustig und so. Transnationalen Community übergreifend gegen Islam und Muslimfeindlichkeit. Oh, das ist Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit ist ein internationales Phänomen. Ja, da könnten wir jetzt mal drüber nachdenken, warum das so sein könnte. Vielleicht, weil die Muslime sich in vergangener Zeit einfach in vielen Ländern daneben benommen haben. Ich sag mal Griechenland, ich sag mal Ungarn und so. Ich sag mal Armenien, ich sag mal Libyen, ich sag mal Syrien. Naja. Was, Haram? Erinnert sich noch jemand dran, als dieses Flugzeug in das Haus? Ach, egal. Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem auch dabei, dass man sowas irgendwie, dass die jedenfalls solche Dinge nicht mehr benennen können, ne? Diese Leute, die das so vertreten, diese Theorien, die Ideologien. Ja. Träger der politischen Bildung, ja. Warum sind wir kein anerkannter Träger der politischen Bildung? Ach, kommt. Guck mal hier, Kybragymijai Unternehmen der Drachenlord. Nee, wie heißt der? Tugendfolie. Genau. Erster Strick. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Mitinitiatorin des Hashtags Aufschrei. Wie viel Prozent hält Jasna Strick an dem Hashtag? Vor allem der Hashtag ist 7 Jahre alt. Ich keine Ahnung. Und nicht egal ist auch noch dabei. Die gibt es schon gar nicht mehr. Ja, ich glaube, ihr gehört der Schrei und das Auf gehört der Witz zurück. Nicht egal, war eine gemeinsame Initiative, steht da aber auch, Mamon. Also ist schon. Ja, okay. Love Storm. Ist das von der FDP? Das sieht farblich so aus. Nein, das ist von der. Das habe ich bei der Republika gesehen. Das ist von der Gemüschei. Also. Gold. Nee, das ist, glaube ich, nicht von der Gemüschei. Das ist, glaube ich, aus Niedersachsen gewesen. Nee, was du meinst, ist organisierte Liebe. Ja. Ah, stimmt. Tut mir leid. Ich habe einen Uso getrunken. Ich bin leicht verwirrt. Nicht, dass wir hier noch Ärger bekommen. Ja, das stimmt. Ja, Missinformation ist heran. Also noch mehr Ärger. Gut, dass sie mich verbessert haben. Das ist nicht von der FDP, auch wenn das blau-gelb ist. Ja, das ist gelb liegt nur daran, dass es durchsichtig ist. Das ist normalerweise nicht gelb hier. Also. Lovestorm. Freiwillige in. Was soll das bedeuten, Freiwillige in? Was? Wisst ihr selber nicht, wie ihr euren Scheiß benutzen sollt? Freiwillige Sternchen N für ein Netz ohne Hass gesucht. Eine neue Dehnungs- oder. Ja, wie gesagt, das ist der Einstellungstest. Das ist echt der Einstellungstest bei diesen Leuten. Wenn du dir das durchlesen kannst, ohne einen Hals zu kriegen, dann bist du wahrscheinlich geeignet für den Laden. Wie geil. Ellenausschreibung, bla bla bla bla bla, in Klammern im Rahmen eines FSJ-Politik oder eines Bundesfreiwilligendienstes. Geld wollen wir nicht bezahlen, das brauchen wir selbst. Aber auch Freiwilliginnen oder so wäre komisch gewesen. Gott, oh Gott. Freiwilligen. Gib uns Geld. Gib uns einfach dein Geld. Jetzt spenden, wiederkehren, 100 Euro. Komm, hau rein, Chris. Ab 50 geht alles. Zum Kotzen, ey. In-House-Schulung, ja. Olaf Storm, das könnte auch irgendwie. Gold Extra Tools of Subversion. Kann ein Bordell sein. Ne? Eine Kunst. Fakten gegen rechts. Mensch, Mensch, Mensch, e.V. Da kommt bestimmt der Gensing her. Fearless Democracy, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Netzcourage. Die offene Gesellschaft. Die eine offene Gesellschaft. By the way, das Buch von Karl Popper, Die offene Gesellschaft, fand ich mega enttäuschend. Also war zwar viele gute Sachen drin, aber trotzdem voll das komische Buch. Also. Versprechen. Oh Gott, wenn ich doch ein beschissenes Wortspiel sehen muss heute. Hass im Netz begegnen. Ja. Counter-Extremism-Project. Hate-Aid. Tariq Tesfu. Ich habe gesagt, ich will keine dämlichen Wortspiele mehr. Der selbsternannte Gender-Messias. Tariq ist der Videokolumne gibt es auch seit 100 Jahren nicht mehr, seit er kein Geld mehr dafür kriegt. Warte, das Lustige ist doch mit dem selbsternannten Gender-Messias, er hat doch die Gender-Studies abgebrochen. Der hat es doch studiert, dachte ich. Hatte der nicht irgendwie so eine Talkshow, in die wir kurz reingeguckt haben letztens? Irgend sowas war da. Ist wahrscheinlich schon wieder weg. Ne? Ich bin hier die Facebook-Gruppe. Ich bin hier der Verein. Dissens. Das hört sich interessant an. Institut für Bildung und Forschung. Ich bin hier die Facebook-Gruppe. Das ist sehr ermutigend. Dissens. Streit durch. Projekte, Bildung und Beratung über uns. Ich schaue mir gerade nach Geschlechterverhältnissen, Intersektionalität, Männlichkeiten, können wir es wieder wegmachen, bitte? Das ist dasselbe. Okay, war vorhin nicht viel mit Dissens. Dissens ist verboten, oder was, e.V.? Geschlechterreflektierte Pädagogik. Ja, das sind all die gleichen Definitionen, Inhalte und Beurteilung und so weiter. Worüber ich gerade noch mal kurz nachgedacht. Die haben ja FSJler und so, also Hauptsache, wir müssen niemanden bezahlen. Könnt ihr euch vorstellen, was für einen Nachschub die kriegen, wenn die hier so ein ziviles Jahr einführen? Ja. Ach du Scheiße. Allee der Kosmonauten 67. Da passen sie ja dann auch hin. Ja, und auch wieder ein anerkannter Bildungsträger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das zieht sich hier durch wie ein roter Faden, also ein dunkelroter Faden. Also Allee der Kosmonauten. Ein dunkeldeutscher Faden, ja. Nee, eher rot halt. Das ist für alle. Sehr schön. Debatte Weiblichkeiten. Also mal reinhören. Kritische jungen Männer und Männlichkeitsforschung. Das ist ja schon schade. Aber dann nur Männer in der Geschäftsführung. Kann ich das? Ja, ist eigentlich auch in Ordnung so, oder? Sind irgendwo Männer in Frauenclubs? Also, Männer in Frauenkleidern? Allerdings, nicht Clubs oder Vereinen. Also. Hass ist keine Meinung. Aus Stuttgart. Media Interventions Gender Dings. Ein Projekt von Dissens. Ja, super. So. Liebe, wen du willst. Ja, mach, aber geh mir damit nicht auf den Sack. Ja, und kostet nicht so viel Geld vor allem. No hate me. No hate me. U-Port. No hate me. This is our Pidgin English Initiative. Geschichtscheck. HistorikerInnen gegen Hassrede. Alter. Ja, komm, lass uns reingucken. Ich reg mich so gern auf. Was ist der Leucht? Oh Gott. Super, super schöne Webseite auf jeden Fall. Ist mein Kampf in Deutschland. Was meint der Begriff Völkerwanderung? Alter. War Jesus weiß? Gab es ein deutsches Wirtschaftswunder? Kannst du auf das Wie entstand die Europäische Union Ding gehen? Die Europäische Union wurde nicht gegründet, um den Frieden in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu sichern. Die Montanunion wurde gegründet, um die Wirtschaft zu stärken. Mitgliedstaaten geben Macht an das EU-Parlament ab. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Entscheidungen gänzlich ohne die Zustimmung der Mitgliedstaaten getroffen werden können. Das ändert sich irgendwie gerade, wenn man die Grundsatzrede von der Frau von der Leyen zu Ende denkt. Demokratische Grundprinzipien sind im EU-Vertrag festgeschrieben, so wie das die Kommission nicht abstimmt zum Beispiel, sondern naja. Tschüss. Das ist halt auch keine Aussage. Was demokratisches Grundprinzipium. Wenn du jetzt sagst, freie, gleiche und geheime Wahlen, dann sagst du, ja, die Wahl ist frei. Das ist ein demokratisches Grundprinzipium. Wenn sie dann aber nicht gleich und geheim ist, dann ist es nicht demokratisch. Das Debbie-Magazin startet 2016 mit der Vision, die deutsche Medienlandschaft zu diversifizieren. Ja, da hatten wir gerade die eine Gründerin, glaube ich, als Zitat auf der Seite, die wir uns ursprünglich angeschaut hatten von diesem. Selbstverständlich. Vielfalt, ja, selbstverständlich, klar. Nee. Grüß mal. Debate, die Hate. Das ist ja auch von der AA-Stiftung. Da steht da auch. Hassmelden, die zentrale Meldestelle für Hate Speech. In der Normannenstraße in Berlin. Das war Satire, nicht, dass jemand mir Fake News vorlegt. Denn ich liebe doch alle Menschen. Dass viele Leute keine arbeiten. Ne? Wenn das jetzt nicht so wäre. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung. Könnt ihr nicht weiter diese Schlagbohrmaschinen machen und so? Statt so ein Blödsinn? Ein Projekt vom Better Place Lab. Ich frage mich wirklich, wie viele von diesen Sachen haben das gleiche Personal im Endeffekt? Wie viele von diesen Dingen sind das? Das ist wie so jemand, der beim Sozialamt in verschiedene Sozialämter geht, um dann abzukassieren. Guck mal, hier ist noch ein Projekt und hier haben wir eine Initiative und hier haben wir ein Programm. Da brauchen wir für alles Geld. Und natürlich für unseren Verein. Und dann halt hält man halt 4 oder 5 Mal die Hand auf. Ja, und unsere gemeinnützige Aktiengesellschaft, was zum Fick das überhaupt sein soll. Ja, das ist wahrscheinlich eine Aktiengesellschaft, also eine irgendwie gehandelte, ich weiß es nicht. Wenn die an der Börse gehandelt werden, will ich den Kurs sehen. Nee, das, ich glaube, das ist nicht, dass das börsennotiert ist. Schau mal. Ein Unternehmen, dessen Erträge für gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Ah, ein Unternehmen, das in Teilen von der Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer befreit ist, das ist schon mal wichtig. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgt durch das Finanzamt. Die Gesellschaft muss einen gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Gesellschaftszweck haben. Der Zweck muss selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt werden. Aus der Satzung muss sich ergeben, dass das Vermögen der Gesellschaft bei Auflösung oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Okay. Ja, sagen wir, kein Gewinn machen oder so. Dürfen dann Leute beschäftigen. Das steht da nicht, ne? Da steht nur, dass wenn sie pleite gehen, dass dann, oder wenn das weggeht, dass sie dann da nichts geben. Aber dass sie die ganze Zeit zwischendurch auch nichts an die geben, steht da, glaube ich, nicht drin. Also. Der Erwerber von Aktien wird Miteigentümer des Unternehmens und bekommt als solcher ein besonderes Mitspracherecht, dass die gemeinnützige Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre keine Dividende ausschütten darf, wird durch die unternehmerische Mitwirkungsmöglichkeiten aufgewogen. Denn der Aktionär wird regelmäßig über die Entwicklung seines Unternehmens informiert und er kann seine Vorstellungen und Erfahrungen auf der Hauptversammlung bei Interesse auch im Beirat einbringen. Ja, klingt für mich nach Con. Ja, so ein schönes Ding. Einfluss, ohne dass dein Name draufsteht. Herzlichen Glückwunsch. Override Network reads Con. Hm. Für mich wird da irgendwie auch wieder halt. Werden Leute alimentiert? Sonst nix. Oh, und hier haben wir, das habe ich kurz vor Schluss nochmal hier vorgeschlagen, das war auch mal reingucken, das ist ein Artikel von Hubertus Knabe, die regelmäßigen Zuschauer kennen den Herrn, wahrscheinlich der ehemalige Leiter der Gedenkstätte Hohenschönhausen in Berlin, einer der einzigen Leute in diesem ganzen Gedenkstättengedöns, der sich um die Aufarbeitung der SED-Gräuel gekümmert hat und der dann wegen eines angeblich von ihm verschleppten Falls von sexueller Belästigung durch einen seiner Mitarbeiter da rausgemobbt worden ist. Der Herr Knabe ist ein sehr guter Kenner der deutsch-deutschen Geschichte und was Täter und Opfer bis heute trennt, ist sein Artikel zum heutigen Deutschen Einheitstag. Und er greift hier auf, dass ja in letzter Zeit wegen den 30 Jahren Jubiläum halt immer wieder darüber gesprochen wird, wie hat sich das verändert? Ist die Teilhabe der Ostdeutschen jetzt besser oder ist da immer noch ein Graben oder wer hat gewonnen, wer hat verloren, all diese Dinge. Und er sagt aber, ein Maßstab, um über Erfolg oder Misserfolg beim Umgang mit überwundenen Diktaturen zu urteilen, ist gemeinhin die Frage, ob die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden. Im Fall der DDR muss man dies zum größten Teil verneinen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurden etwa 62.000 Ermittlungsverfahren gegen rund 100.000 Personen eingeleitet. Nur 1% davon kam zur Anklage. Mehr als 2/3 dieser Verfahren wurden später eingestellt oder endeten mit Freispruch. Am Ende wurden 289 von 100.000 Personen verurteilt. Von diesen 289 mussten 40 tatsächlich ins Gefängnis. Wow. Der größte Teil des SED-Politbüros ging zum Beispiel straffrei aus. Lediglich 6 der zuletzt 18 Mitglieder mussten eine Haftstrafe antreten. Meist kamen sie nach kurzer Zeit wieder frei. Am längsten saßen noch der einstige ZK-Sekretär für Sicherheit, Egon Krenz, und der ehemalige Verteidigungsminister Heinz Kessler, die beide rund 4 Jahre in Haft waren. Stasi-Chef Mielke, der wegen eines Polizisten-Doppelmordes in der Weimarer Republik zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, wurde nach 1 Jahr wieder freigelassen. Auch das Verfahren gegen SED-Generalsekretär Erich Honecker wurde nach knapp 6 Monaten eingestellt. Nicht viel anders gingen die Verfahren gegen Stasi-Offiziere, Spitzel oder prügelnde Gefängniswärter aus. Ein Offizier, ein Wachmann und ein inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes mussten wegen Tötungsdelikten ins Gefängnis. 2 Wärter wegen Gefangenenmisshandlung. Auch von Richtern und Staatsanwälten kam jeweils nur ein Verantwortlicher für kurze Zeit in Haft. Lediglich bei den Mauerschützen und ihren Kommandeuren liegt die Zahl der Verurteilungen etwas höher. 19 von ihnen kamen in den Strafvollzug. Der Grund für diese Bilanz war nicht, dass in der SED-Diktatur so wenig Staatsverbrechen begangen worden waren. Ursache war vielmehr, dass im Einigungsvertrag festgelegt worden war, dass diese nur nach DDR-Recht bestraft werden durften. Man stelle sich das vor, man hätte in Nürnberg gesagt, die Nazis dürften aber nur nach Nazirecht abgeurteilt werden, nur nicht nach anderen Sachen. Unglaublich. Haram. Ein anderes Kriterium, um über den Umgang mit vergangenen Diktaturen zu urteilen, ist die Wiedergutmachung an den Opfern. Das erste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz sah für ehemalige politische Gefangene eine Entschädigung von in Höhe etwa 150 Euro pro Monat Haft vor. Erst im Jahr 2000 wurde der Betrag auf die sonst in der Bundesrepublik übliche Haftentschädigung verdoppelt. Für 5 Jahre Bautzen gab es demnach rund 18.000 Euro. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und andersrum ist es halt, dass bei den ehemaligen Funktionären des Partei- und Staatsapparats der DDR ist es genau umgekehrt. Ihre Mitwirkung an der SED-Diktatur macht sich für sie heute sogar mehr denn je bezahlt, weil sie in der DDR überdurchschnittlich gut verdienten und außerdem besser rentenversichert waren, erhalten sie inzwischen großzügige Altersbezüge in Euro und nicht mehr in DDR-Mark, versteht sich. Ihre üppigen Rentenansprüche wurden 1990 in die allgemeine Rentenversicherung überführt. Da in der DDR meist beide Ehepartner arbeiteten, stehen sie häufig sogar besser da als westdeutsche Staatsangestellte. Offiziere des Staatssicherheitsdienstes zum Beispiel, die besonders gut bezahlt wurden, erhielten in der DDR 75% ihres letzten Gehaltes als Altersrente. Zwar beschloss die frei gewählte Volkskammer 1990, die Funktionärsrenten auf maximal 2010 D-Mark zu begrenzen, und auch der Bundestag legte fest, den übermäßig entlohnten Mitarbeitern des Partei- und Staatsapparats nur eine DDR-Durchschnittsrente zu zahlen. Doch weil das Bundesverfassungsgericht der Meinung war, die Rentenansprüche der SED-Funktionäre stünden unter dem Eigentumsschutz des Grundgesetzes, hob es fast alle Kappungen auf. Auf diese Weise kam es zur paradoxen Situation, dass der Bundestag 2001 die Renten für ehemalige Stasi-Mitarbeiter rückwirkend um 30% anheben musste. Für 85.000 Spitzenfunktionäre wurden die Rentengrenzen völlig abgeschafft. Die Witwe von SED-Chef Honecker erhielt damals eine Rentenerhöhung von 400 D-Mark pro Monat plus eine Nachzahlung von 45.000 D-Mark. Wir erinnern uns, 5 Jahre Bautzen gibt nur 18.000 D-Mark. Bis auf die Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes und ein paar hundert Funktionäre, die der Stasi einst Anweisungen erteilten, bekommen die Eliten des SED-Staats inzwischen alle wieder ihre privilegierten Altersbezüge. Also das sind für mich alles Sachen gewesen, die ich so in dieser Schärfe nicht gewusst habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Das heißt also, wenn wir die Kahane anmeckern, dass sie mal, dass er halt ihre Geschichte hat, die sie hat mit dem Unrechtsregime, dass das von uns Doppelmoral ist, weil die ganzen anderen Täter auch gut davon gekommen sind. Sie lacht drüber, was man an ihren Kontostand denkt. Also das ist irgendwie Haram. Also ich keine Ahnung. Ich auch. Wow. Also mir fehlen da echt die Worte. Also das ist so eine Ungerechtigkeit. Und dann sagt man immer, die Entnazifizierung wäre scheiße gelaufen. Ist sie sicher auch. Aber das hier irgendwie diese Handvoll Leute, die ins Gefängnis mussten? Echt, das ist. Ja, wollen die nicht, dass man das nicht deckeln kann, da die Bezüge. Das ist schon ein bisschen hart. Speziell ja, vor allem in die allgemeine Rentenversicherung. Ne? Unsere Politiker und Funktionäre kriegen ja aus ihrem eigenen Topf so Pensionen, ne, und so, ne? Die allgemeine Rentenversicherung zahlt aber für die Unrechtspolitiker der DDR. Yay! Wunderbar, ey. Deutsche Einheit, super. Hätte man damals vielleicht auf den Herrn Lafontaine gehört, der gesagt hat, nie, lasst uns das doch mal nicht überstürzen. Hätte ich nicht schlecht gefunden. Da hätte man noch ein paar Sachen besser reglementieren können. Und ja, bedingungslose Kapitulation, oder wie? Weil im Endeffekt haben die Überreste von diesem Regime das ja mit unterschrieben, die Zusammenführung quasi. Und dann werden sich dabei sicherlich noch das eine oder andere daraus gehandelt haben. Ja, aber über andere Sachen. Dazu muss man ja noch rechnen, wo sind die Gelder der SED hingegangen? Ne? Wo sind die verschwunden? Ja, bei Linksparteien. Ne? Das sind doch die Nachfolger von denen. Ich habe noch nie über die geklagt, ne? Alles, was denen gehört hat, gehört jetzt zur Linkspartei, inklusive Neues Deutschland und so. Stellt man sich vor, man hätte das Staatsvermögen, das Vermögen der NSDAP der NPD geben müssen. Da kann man so ein blödes Verwaltungsding nicht irgendwie aus ethischen Gründen zurückziehen, wenn Jonica 45.000 Euro kriegen soll, dass man sagt irgendwie, nee, leck mich so. Nee, so geht das ja nicht. Ja, also wenn man ihren Mann passend strafrechtlich verfolgt hätte, wäre das vielleicht möglich, ja, aber da man sich da ja auch geeinigt hat, beziehungsweise sich halt von angeblichen Gesundheitsproblemen leiten lassen. Wie so ein Kaiser ins Exil, wa? In Sozialismus in seinem Lauf fällt weder Ochs noch Esel auf. Liebe alle, hat der eine nur gesagt, ne? Was ist der Mielke? Ich liebe, ich höre doch alle Menschen. Da ein. Ich liebe doch alle. Nee, I love you all, das war Michael Jackson. Allegedly. Nee, der hat das echt, das war doch auch 1989 oder so, denn in dem ganzen Theater, da hat er sich dann erklärt in dem Parlament und wie das sieht mit dem Sozialismus und warum das irgendwie wertvoll ist, dafür zu kämpfen und so weiter. Und dann hat er irgendwie am Ende gesagt, ich liebe euch doch aber alle. So. Und dann haben sie dann gefunden zu brüllen und dann war er irgendwie auch weg. Also ich kenne nur diese Szene eigentlich auch. Ne? Aber der wollte das nochmal thematisieren. Obwohl das eigentlich durch war. Und das ist halt auch das Problem dabei, dass der Mob dann doch irgendwie nach Gefühl geht. Ne? Und wenn das Gefühl nicht auf der Seite ist, auf dem, ja, mit der du das Argument machst oder so, dann wird es schwierig. Ne? Ja, in diesem Sinne, danke an unseren Gast. Wunderbar. Ja, Tobi. Danke, Tobi, für deine Einsätze. Und wir beenden das mit einem Zitat von Margaret Honecker. Der Sozialismus hat seine Wurzeln in Deutschland gesät und wird früher oder später sprießen. Das ist ein Interview, über das ich als Kind gelacht habe und mittlerweile finde ich es gruselig. Tja, 30 Jahren oder wie? Lachen wir darüber. Ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir heute wieder unseren Beitrag zur politischen Bildung beigetragen und zum Blödsinn reden. Wir sehen uns Daran bin ich gut. So. Wir sehen uns dann morgen. Bundesdienststelle für politische Bildung. Wir erwarten den Check nächste Woche. So? Sonst gibt es Ärger. Wir sehen uns dann morgen wieder zu unserem regulären Programm. Habt noch einen schönen Dependence Day und macht's gut, Leute. Ja, passt auf euch auf. Lasst euch nicht gendern. Tschüss. Macht, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Tschüss, bis Weihnachten. Schlandlappen wollte ich noch sagen. Schlandlappen. Nein, du musst das Wort nicht sagen. Tschüss.